Das Thema des heutigen Abends ist der angekündigte Börsenkrach. Wer in einer kapitalistischen Marktwirtschaft lebt, der hat sich an einiges gewöhnt. Dass mitunter Gebrauchswerte vernichtet werden, in Gestalt von Tomaten, Obst, Milch, Butter und sonstigen Überschüssen, die sich in EG-Lagern ansammeln, das ist allgemein bekannt, das ist ein Usus, das wird gemacht, damit die Preise stimmen bei diesen Produkten, die für einen Gewinn gerade stehen sollen, den die Geschäftsleute, die so etwas produzieren, damit machen. Dass solche Güter vernichtet werden, statt in den Verzehr zu gehen, regt niemand groß auf, schon gar nicht die maßgeblichen Interessen in dieser Gesellschaft, die Geschäftswelt und die Politik. Für die ist es kein Skandal. Ein Riesenskandal aber ist, wie man hört, dass an der Börse in ein paar Tagen 1000 Milliarden Dollar den Bach runtergegangen sind. Das Bemerkenswerte daran zunächst ist, dass mit dem Verlust dieser Dollar kein einziger nützlicher Gegenstand auf dieser Welt weniger geworden ist. Es gibt deswegen nicht weniger Autos oder weniger Häuser oder weniger Lebensmittel. Nur, das Geld ist weg. Und keiner hat's. Übrigens hat kein Mensch, nachdem die 1000 Milliarden futsch waren, verlangt, hätte man bloß vorher diesen Zaster zum Einkaufen benutzt, um nützliches Zeug dafür zu erwerben, sagen wir einmal zur Verköstigung von Arbeitslosen oder Negern. Jemand, der das getan hätte, hätte sich den Vorwurf zugezogen, das sei der Gipfel der wirtschaftlichen Unvernunft. Wie man das überall zu hören kriegt in unserer Wirtschaft, wenn Geld bloß zum Einkaufen nachgefragt wird, etwa in Gestalt von Lohnerhöhungen. Das gibt einen ersten Hinweis auf den maßgeblichen Zweck dieser Produktionsweise, die hierzulande herrscht und die sich Kapitalismus nennt. Es ist offenbar so, dass die Herstellung nützlicher Güter in dieser Produktionsweise gar nicht der Zweck ist. Und auch nicht die Befriedigung von Bedürfnissen, für die ja allerlei Gebrauchswerte ihren Dienst tun könnten, sondern die Vermehrung von angelegtem Geld. Das Frappierende an diesem Börsenkrach nun ist, dass die Frage aufgeworfen wird, worin eigentlich der Wert von Papieren, von Aktien besteht, worin er seine Substanz hat, wenn er sich über Nacht in Luft auflösen kann. Die Frage möchte ich im Folgenden beantworten. Und zu diesem Zweck werde ich folgende Punkte erläutern. Erstens möchte ich untersuchen, was eine Aktie ist. Zweitens, wie an der Börse der Aktienhandel und die Spekulation auf solche Papiere funktioniert. Drittens, was das wirkliche Produzieren von Waren, die Geld einspielen sollen auf dem Markt und die als Güter sachlich präsent sind, mit diesem ganzen Aktienschwindel und der Börse zu tun hat. Und schließlich viertens, was es mit dem aktuellen Börsenkrach auf sich hat. Zu eins. Zumindest aus der Zeitung ist jedermann die Frage vertraut, wie lege ich mein Geld an? Aus der Zeitung vertraut deswegen, weil diese Frage für die allermeisten Menschen ohne jede praktische Bedeutung ist. Nicht ohne praktische Bedeutung für sie ist dagegen die Unterstellung, die in dieser Frage schon eingeht, über den Reichtum, der in dieser Gesellschaft offenbar zählt und der von jedermann begehrt wird. Diese selbstverständliche Unterstellung der Frage, wie lege ich mein Geld an, ist die, dass das Geld eine getrennt existierende, von jedem sachlichen Gebrauchsgut getrennt existierende Form dieses kapitalistischen Reichtums offenbar der maßgebliche Reichtum ist, nach dem sich jedermann drängelt. Geld kann man nicht essen. Das wird jeder unterschreiben. Sein Nutzen, der Nutzen des Geldes, soll ja daran liegen, dass das Geld den Zugang zu allen möglichen Waren und Gebrauchsgütern eröffnet. Das setzt natürlich voraus, dass man es hat. Insofern alles seinen Preis hat, ist für einen Menschen, der hierzulande lebt, damit eines sicher. Wer sich etwas einkaufen will, das er verzehren möchte, muss sich zuallererst einmal die Beschaffung von Geld zu seinem Anliegen und Ziel machen. Damit ist schon mal etwas entschieden über das Herstellen von Gütern in dieser Welt und worum es dabei geht. Die, die solche Güter produzieren, die man dann hinterher einkaufen möchte, haben den Umstand, dass eine Sache nützlich ist, überhaupt nicht zum Zweck ihres Produzierens. Was sie wollen, ist aus dem Verkauf solcher nützlichen Gegenstände die Vermehrung des Geldes zu betreiben, das sie bei ihrem Arbeitsaufwand in der Produktion angelegt haben. Das hat eine unangenehme Kehrseite an sich, die jeder, der einkaufen geht, sofort zu spüren bekommt. Es gibt nämlich im Resultat einen herrlichen Gegensatz ab zwischen den Verkäufern solcher Waren, die Geld einspielen sollen, und denjenigen, die sie kaufen sollen. Während die eine Partei möglichst viel Geld einspielen will aus dem Verkauf ihrer Waren, will natürlich die andere Seite möglichst wenig dafür herausrücken. Weil in dem Maße, wie man Geld dafür herausrückt, die Zugriffsfähigkeit auf andere Sachen geschmälert wird oder gar erlischt. Daraus folgt schon einmal, dass offenbar dann, wenn für den Verkauf produziert wird, also das Geld einspielen über den Verkauf, der maßgebliche Zweck des Produzierens wird, die Bedienung des Bedürfnisses, das da kauft, todsicher nicht beabsichtigt ist. Dass es also unwahr ist, was über das Geld gern geglaubt wird und in Umlauf gesetzt wird, dass es nämlich nur ein bequemes Mittel sei, wie die Menschheit allseits an die Gegenstände ihres Bedarfs herankommt. Und ein weiteres kann man daraus erschließen. Jemand, der überhaupt in der Lage ist, Geld vorzuschießen, um nützliche Sachen herzustellen, aus deren Verkauf er sein Geld vermehrt zurückziehen will, der muss schon einmal in der glücklichen Lage sein, dass er über Geld verfügt, dass er für die Bestreitung seines Lebensunterhaltes nicht braucht. Sonst wäre er nicht dazu in der Lage, es für die Produktion dieses Zeugs vorzuschießen. Zurück zur Frage, wie lege ich mein Geld an? Diese Frage ist aus den genannten Gründen für die allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft überhaupt keine praktisch gestellte Frage, mit der sie etwas anfangen könnten. Für die, die von Lohnarbeit leben müssen, ist das eine belanglose Frage. Leute, die ihr regelmäßiges Einkommen aus Arbeit beziehen, die verwenden ihr Geld, das sie verdient haben, nämlich dazu, dass sie, so gut das eben geht mit dem verdienten Geld, die Gegenstände ihres Bedarfs einkaufen, ihren Konsum decken. Und in dieser Verwendungsweise des Geldes beim Einkauf macht sich ein sehr ärgerlicher Umstand bemerkbar. Der Zugang zur kapitalistischen Warenwelt. Kaum, dass er passiert ist, kaum, dass ich eingekauft habe, macht nämlich die Zugriffsfähigkeit dahin. Kaum ist das Geld ausgegeben, ist es für den, der seine Konsumptionsmittel in der Tasche hat, eben futsch. Das wirft für ihn eine ganz neue Frage auf. Er muss, damit er das immer weiter tun kann, sich dem Zwang der Neubeschaffung von Geld aussetzen. Und insofern er sein Geld für den Konsum ausgegeben hat, hat er keines übrig, sodass er nicht sein Geld arbeiten lassen kann, wie man das von Geldanlegern sagt, sondern für ihn heißt das, dass er arbeiten gehen muss. Und zwar für andere. Für andere, die Geld übrig haben, über ihren Konsum hinaus, dass sie in Geschäften anlegen, zwecks Geldvermehrung, und wofür sie Leute nachfragen, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, gegen Geld. Diese Leute kalkulieren mit den Löhnen, die sie für solche Arbeiter verausgaben, als Kosten, weil ihr Zweck, ihre Geldvermehrung zu betreiben, umso besser gelingt, je weniger sie an die zahlen müssen, die dafür zu arbeiten haben. Und so stellt sich das bekannte Resultat ein, dass der Mensch, der kein Geld übrig hat, deswegen welches verdienen muss, aus dieser Produktion, in der er das Geld anderer vermehrt, hervorgeht als ein armer Schlucker, der auf seinen Ausgangspunkt zurückverwiesen wird. Für ihn ist das Geld ewig bloß ein Mittel, so gut es geht, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und damit ewig aufs Neue sich für die Geldvermehrung anderer zur Verfügung zu halten. So etwas nenne ich Armut, und die existiert neben einem flotten wirtschaftlichen Wachstum, das die Vermehrung von Kapital zum Inhalt hat. Diese Leute scheiden also aus für die Frage, wie lege ich mein Geld an? Die, die die Frage wirklich stellen können, sind solche Menschen, die über den bloßen Verzehr, über den bloßen Einkauf hinaus Geld übrig haben, das sie nicht zum Leben brauchen. Ein Vermögen, das dazu taugt, zu seiner Vermehrung angelegt zu werden. Damit kehrt ein kleiner, ich sage mal qualitativer Unterschied in die Gesellschaft ein. Es ist nämlich nicht so, dass die Menschen sich einfach nur danach unterscheiden würden, wer über wie viel von diesem Geld verfügt. Dieses wie viel hat eine Qualität an sich. Für die eine Abteilung, die Lohnarbeiter, kommt wegen des beschränkten Quantums, über das sie verfügen, überhaupt nur eine Verwendungsweise des Geldes vor. Ihr Geld nämlich als Mittel zu verausgaben, als Mittel zu betätigen, zum Einkaufen. Und darin ist es in dem von mir geschilderten Sinn ein sehr untaugliches Mittel. Es setzt den Menschen ewig dem neuen Zwang aus, wieder arbeiten zu gehen, wieder Neues zu beschaffen. Der, der über wirkliches Vermögen verfügt, ist über diesen Standpunkt schon hinaus. Er muss nicht sein Geld als Mittel zum Einkauf benutzen, er hat welches darüber hinaus übrig und kann sich auf den Standpunkt stellen, er wählt sich einen ganz neuen Zweck, das Geld zum Zwecke der Geldvermehrung. Das ist so in dieser Gesellschaft, dass vermögende Leute ihr überschüssiges Geld zur Vermehrung anlegen, und damit wird etwas sehr Paradoxes zur üblichen gesellschaftlichen Praxis. Wer sein Geld bloß zum Leben braucht und es dafür aufbrauchen muss, hat deswegen nie welches übrig. Die Leute, die ihr Geld nicht zum Leben brauchen, haben deswegen immer schon ein Mehr davon in der Tasche. Für diese Leute gilt die paradoxe Gleichung, dass ihr Geldvermögen, das sie in der Tasche tragen, immer schon ein Mehr von diesem Geldvermögen ist. Kapital, sich vermehrendes Geld. Nun ist es zwar unwahr, dass 100 Mark gleich 110 Mark sind, das kann jeder an seinem Geldbeutel überprüfen, aber wahrgemacht wird diese paradoxe Gleichung, dass Geld, wenn man es übrig hat, immer schon ein Anrecht auf mehr Geld ist, durch zwei Formen des Geldanlegens, die in dieser Gesellschaft üblich sind. Man kann einerseits sein Geld wegleihen, es zur Bank tragen und dafür Zinsen kassieren. Man kann andererseits sein Geld in Aktien, Papieren anlegen und dafür Dividende kassieren. Warum diese Geldvermehrung auf solche wunderbare Weise funktioniert, will ich an diesen beiden Anlagen erläutern. Zunächst zum Zins. Wer sein Geld zur Bank trägt, kann tatsächlich aus 100 Mark 105 oder 110 machen. Das Geschäft der Institute, an die der Mensch sein Geld weggibt, besteht darin, dass sie Geld verleihen, Kredite vergeben. Die Kundschaft bei den Banken, die so etwas nachfragt, sind hauptsächlich Geschäftsleute. Leute, die Geld in eine Produktion stecken, um es zu vermehren. Bei diesen Leuten existiert ein sehr dauerhaftes Bedürfnis nach Krediten. Und zwar aus folgendem Umstand heraus. Leute, die Waren produzieren, um sie gegen Geld in Gewinn zu verwandeln, haben das Bedürfnis, ihre Produktivität in ihren Unternehmen zu steigern. Sie haben es nämlich auf dem Markt nicht nur mit einer Zahlungskraft zu tun, die sie an sich ziehen wollen über den Verkauf der Waren, sondern sie haben es auch mit Konkurrenten zu tun, die genau dasselbe mit einer ähnlichen oder mit einer anderen Ware probieren. Deswegen wollen Geschäftsleute über den vermehrten Einsatz von Maschinen, durch Produktivkraftsteigerungen eben, die Geld kosten, die Stückkosten ihrer Produkte senken, um über ein bisschen Marktpreisunterbietung bei einem Produkt ihren Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen und den Preisnachlass, den sie pro Stück als Konkurrenzmittel einsetzen, dadurch überkompensieren, dass sie umso mehr Stücke davon verkaufen, also unter dem Strich eine Vermehrung ihres Gewinns dank zusätzlicher Ausgaben für neue Maschinen, neue Produktionsmethoden sich einstellt. Für diese Freiheit der Unternehmer, dass sie sich beim Gewinnemachen von der Größe ihres schon vorhandenen Kapitals unabhängig machen können, indem sie fremdes Geldkapital, den Kredit, bei sich wirken lassen, zahlen sie mit einem Stückchen ihres Gewinns. Sie müssen an die Bank Zinsen zahlen. Ganz unabhängig vom Erfolg eines bestimmten Unternehmens, bei dem das weggegebene Geld unseres Geldverleihers, unseres Geldanlegers gelandet sein mag, stellt sich auf diese Weise Folgendes ein: Der Mensch, der sein Geld zur Bank getragen hat, um dafür Zinsen zu kassieren, ist in letzter Instanz am Überschuss, den alle diese Geldvermehrungsmaschinen mit solchen Krediten in der Gesellschaft produzieren, beteiligt. Eben über das Stückchen Zins, das er kassiert. Damit ist der Dukatenesel, den es ansonsten eigentlich nur im Märchen gibt, im Kapitalismus fertig. Geld, das ein Geldanleger in der Tasche trägt, ist Kapital, sich vermehrendes Geld, ein Anspruch auf mehr, weil alles Geld dieser Gesellschaft als Kapital wirkt, angelegt wird, und zwar vermittelt über das Scharnier der Banken. Für diese Operation, alles Geld der Gesellschaft als Kapital wirken zu lassen, damit sich das vermehrt, sind natürlich auch noch die letzten Spargroschen einer Oma gut. Sparkassen sammeln beim Kleinvieh auch noch die kleinsten Reste ein, weil einmal angelegt in produktiven Unternehmen auch dieses Geld als Kapital wirkt. Die kleinen Leute, die auch ihre Spargroschen zur Bank tragen, bedienen also insofern das Bedürfnis der Kapitalisten, möglichst alles Geld bei sich als Kapital wirken zu lassen. Auch das, was sie nicht ihr eigen nennen. Die Umkehrung ist deswegen noch lange nicht wahr. Die kleinen Leute mit ihren Spargroschen sind deswegen, weil ihr Geld von Banken an Kapitalisten verliehen wird, deswegen noch lange nicht Geldanleger, die mit den Früchten ihrer Geldanlage ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Das Sparen, das die Spargroschen zur Sparkasse trägt, unterscheidet sich nämlich in zweierlei Hinsicht sehr enorm von solchen Geldüberschüssen, die ein vermögender Mensch der Bank zum Zins überlässt. Wer nämlich spart, der hat bereits den Mangel zum Ausgangspunkt. Wenn etwa ein Mensch, der hierzulande von Arbeit leben muss, spart, weil er, sagen wir einmal, im nächsten Jahr eine neue Wohnzimmergarnitur anschaffen möchte oder einen Urlaub finanzieren möchte, der ist mit dem ärgerlichen Umstand konfrontiert, dass Anschaffungen, die durchaus in den Bereich des Notwendigen, dessen, was ein Mensch so braucht, hineinfallen, von den regelmäßigen Einkünften, die er hat, von seinem Lohn, so ohne weiteres gar nicht zu bestreiten sind. Da Das drückt ihm die Kalkulation auf, dass er heute auf Ausgaben verzichtet, Spargroschen zurücklegt, damit er morgen eine Anschaffung tätigen kann, die durchaus notwendig war. Mangel ist also hier beim Sparer der Ausgangspunkt. Aber nicht nur das, der Mangel ist auch der Endpunkt beim Sparer. Kaum hat er seine Spargroschen für das ausgegeben, wofür er sie aufsparen musste, sagen wir den Urlaub oder seine Wohnzimmergarnitur, ist er zurückverwiesen auf das blanke Einkommen, von dem ja am Ausgangspunkt feststand, das reicht nie und nimmer für sich allein. Die so anfallenden Notwendigkeiten und, sagen wir noch dazu, die Wechselfälle des Lohnarbeiterlebens zu finanzieren. Wer noch einrechnet, dass er hier oder da mal arbeitslos wird oder auf Kurzarbeit gesetzt wird, braucht auch schon noch den Notgroschen. Gut. Für ihn also eröffnet das Verleihen von Geld an die Banken durchaus nicht den Weg, der für Geldanleger, die Geldvermögen haben, damit sichere Sache ist. Aus Erträgen ihres Geldes können sie nicht bloß ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern darüber hinaus so eingeflossene Überschüsse neu anlegen. Für diese Leute gibt es in der Gesellschaft namens Kapitalismus außer dem Zins, den man kassiert für das weggegebene Geld an die Bank, eine attraktive Alternative. Diese Alternative heißt, wir kaufen eine Aktie. Was ist das für ein Gerät? Die Aktie ist ein Anteilsschein an einem Unternehmen, den man gegen Geld erwirbt. Die Aktiengesellschaft, die solche Zettel ausgibt, schließt auf diese Weise die vielen verschiedenen kleineren und größeren Geldkapitalstücke, die so in der Gesellschaft rumlaufen, zu einem großen, wuchtigen, konkurrenzfähigen Kapital zusammen. Das Geld, das ein Aktionär, ob klein oder groß, für seine Aktie wegzahlt, das verausgabt das Unternehmen namens Aktiengesellschaft in Betriebsmitteln, mit denen produziert wird. Es wird gesteckt in Maschinen genauso, wie es verausgabt wird in Löhne. Für die Arbeiter, die an diesen Maschinen nämlich irgendetwas herstellen sollen, dessen Verkauf Gewinn verspricht. Dieses Geld ist in diesen Betriebsmitteln verausgabt und dieses Geld ist in diesen Betriebsmitteln unwiderruflich verausgabt. Das sieht ein Aktionär nie wieder. Er verzichtet mit dem Erwerb der Aktie darauf, künftig auf sein weggezahltes Geldvermögen je wieder zurückzugreifen, auch darauf, etwa die Maschinen als sein Eigentum zurückzuverlangen, in die es gesteckt wurde. Er verzichtet darauf, weil nur auf diese Weise das Funktionieren der Firma läuft, die mit der Ausgabe solcher Aktien ein ordentliches Kapital auf die Beine stellen wollte. Dafür, dass der Aktionär darauf verzichtet, sein Geldvermögen je wieder herauszuziehen aus dieser Aktiengesellschaft, ist er der Besitzer einer Urkunde, die Aktie. Und diese Urkunde taugt für ihn in zweierlei Hinsicht. Zum einen, die Aktie, die er kauft, wirft für ihn eine Dividende ab. Ein am Geschäftserfolg des Unternehmens bemessener Zins. Das kriegt er. Der Nennwert, der auf seiner Aktie steht, der legt fest, in welchem Maß jeder Aktionär mit seiner Aktie an der insgesamt ausgeschütteten Dividende beteiligt ist. Sagen wir also, der Mann hat eine Aktie von Nennwert 50 D-Mark gekauft, das steht dann drauf auf dieser Aktie, Nennwert 50 D-Mark, und die Dividende, die ein Unternehmen 1987 ausschüttet, sei 10%, dann kassiert der Aktionär pro Aktie 10% von 50 Mark, das sind 5 Mark. Die Urkunde leistet also erstens dies. Sie ist ein Anrecht auf einen regelmäßigen Ertrag, der sich an Dividende und Nennwert bemisst. Zweitens leistet diese Urkunde noch etwas anderes. Das Unternehmen mit seinen sachlichen Betriebsmitteln, Maschinen und Gebäuden und so weiter, das fungierende Kapital, ist dem Zugriff des Aktionärs entzogen, damit dieses Kapital funktionieren kann, das Unternehmen arbeiten kann. Geld aber kann der Aktionär für seine Aktie durchaus erhalten. Zwar nicht dadurch, dass er es aus dem Unternehmen wieder herausziehen kann, aber dadurch, dass er sein Papier anderen verkauft, die an seiner Stelle dann in diese AG als Teilhaber einsteigen. Die Verkäuflichkeit seines Aktienpapiers ist der zweite Nutzen, den diese Urkunde dafür bereithält, dass ein Mensch, der Geld in die AG eingeschossen hat, künftig darauf verzichtet, es je wieder zurückzuverlangen. Bloß wirft sich hier folgende Frage auf. Wieso ist eigentlich sein Stück Papier, das er in der Hand hält, Geld wert? Denn einerseits ist doch Folgendes klar. Das, was er ursprünglich als Geldvermögen in der Tasche hatte, das ist ein für alle Mal weggezahlt. Das ist von dem Unternehmen ausgegeben, aufgezehrt worden. Andererseits, die verschiedenen Produktionsmittel, Maschinen und so fort, in die das Geld einmal gesteckt worden ist, die können längst verbraucht sein, existieren also gar nicht mehr. Es fragt sich also, wieso das Papier, das er in der Hand hält, Wert hat, sodass es verkauft werden kann gegen Geld, das man dafür zieht. Was also ist das? Der Wert einer Aktie, den man erlöst, wenn man dieses Ding verkauft. Das Ding selber, die Aktie, ist ja nur ein Papierzettel. Und dieser Papierzettel hat für sich weder Gebrauchswert noch irgendeinen Wert. Wenn man mal davon absieht, dass man mit diesem Gerät eine Schwalbe bauen kann und gewisse Papierkosten angefallen sind. Andererseits, das Wegschenken seines Geldeigentums hat der Aktionär ja auch nicht bezweckt, sondern seine Vermehrung. Und das hat einen kleinen Widerspruch zur Konsequenz. Der Verzicht darauf, zukünftig über sein weggezahltes Geldvermögen frei zu verfügen, widerspricht nämlich den sonstigen Gepflogenheiten des Privateigentums, dass man damit nämlich machen kann, was man will, dass man es verwenden kann, wie man will, dass man es so anlegen kann, dass es möglichst große Rentabilität abwirft. Das ist der Grund dafür, dass das, worüber der Aktionär wirklich Eigentümer ist, nämlich der pure Rechtstitel in Gestalt der Urkunde, einen Wert kriegt. Das ist einerseits eine Verrücktheit. Denn der Zettel, den er in der Hand hat, bleibt ein bloßer Zettel, ein Papierstück. Andererseits liegt dieser Verrücktheit eine ökonomische Wahrheit zugrunde. Dieser Rechtstitel, den er in Händen hält, dieses Aktienpapier, das leistet etwas, worin dieser Rechtstitel dem sonstigen Eigentum an Geldvermögen gleich ist. Dieses Papier, über das er exklusiv verfügt, wirft regelmäßig einen Ertrag ab. Und das tut es deshalb, weil das für die Aktie weggezahlte Geld in der Aktiengesellschaft selbst der Kapitalvermehrung dient. Deswegen kriegt das Papier dieses Menschen einen Wert. Nochmal anders ausgedrückt. Wer eine Kaurimuschel findet, kann sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen. Ich erkläre das Ding zu einem unschätzbaren Wert. Und insofern ich es habe und ein anderer nicht, wird es ja wohl auch ein solcher sein. Und wer es dann haben will, der soll es mir abkaufen. Durch den bloß spinösen Einfall, etwas zum Wert zu erklären, wird die Aktie also kein Wert. Die Erklärung, sie hätte Wert, geht eben nur deswegen und auf der Grundlage, dass der Geldbetrag, mit dem man sie erworben hat, an anderer Stelle wirklicher Kapitalvermehrung dient. Und nur deswegen leistet ja auch dieser Titel, was ansonsten Geldvermögen auch leistet, einen regelmäßigen Ertrag abzuwerfen. Die Wertgröße dieser Aktie misst sich deswegen sehr folgerichtig an der Leistung, die die exklusive Verfügung über dieses Papier seinem Eigentümer bringt. Und zwar an seiner Leistung verglichen mit anderen Leistungen, die Geldvermögen einspielt. Was meine ich damit? Wer über eine Aktie verfügt, Eigentümer an diesem Papier ist, hat damit das sichere Anrecht in der Tasche, dass er auf dieses Papier, sagen wir einmal, 10% Dividende kassieren kann. Die Frage, die sich die Käufer und Verkäufer dieser Papiere stellen, lautet folgendermaßen: Wie viel Geld lohnt sich für die Erzielung dieses regelmäßigen Ertrags, den die Aktie abwirft, auszugeben? Und die Entscheidung, wie viel lohnt sich denn für das Aktienpapier zu zahlen, das diesen Ertrag abwirft, diese Entscheidung hat ihr Kriterium in einem Vergleich. Und dieser Vergleich lautet: Wie viel Geld müsste man zur Bank tragen, um dort bei einem gegebenen Zins denselben Ertrag einzuspielen, den die Aktie abwirft? Es ist ja eine durchgesetzte Form, aus Geld mehr zu machen, indem man es weggibt, verleiht, einen Zins zu ziehen. Und deswegen misst sich der Ertrag, den die Aktie abwirft, eben an dieser anderen Form, aus Geldanlage mehr Geld zu machen. Damit das Rechenexempel klar ist, mit dem da operiert wird, ein Beispiel: Sagen wir, die Aktie, die ein Mensch sein Eigentum nennen darf, habe den Nennwert 100 D-Mark. Wenn die Dividende 10% beträgt, die ein Unternehmen ausschüttet, dann wäre der Ertrag seines Papiers 10 D-Mark. Wenn der Zins, den eine Bank verleiht im selben Jahr, 5% steht, dann rechnet ein Interessent an diesem Aktienpapier so: Ich müsste 200 Mark zur Bank tragen, um bei 5% Zins dieselben 10 D-Mark als Überschuss zu ziehen, die die Aktie derzeit abwirft. Also ist der Wert dieser Aktie 200 Mark. Denn genau so viel müsste ich der Bank geben, um dieselben 10 Mark zu kassieren, die jetzt meine Urkunde sicher einspielt. Der Witz ist also, dass diese Wertgröße der Aktie sich durch ein Rechenkunststück bestimmt, das rückwärts geht. Man rechnet von dem Ertrag, den sie wirklich abwirft, in meinem Beispiel die 10 D-Mark, zurück auf eine zugrunde liegende Hauptsumme, die das Ding an Wert haben muss, und die bestimmt sich aus dem genannten Vergleich, dass ich diese Hauptsumme vorschießen müsste, um per Zins dasselbe Ergebnis zu erzielen. Damit ist klar, dass diese Aktienwerte, die auf diese Weise taxiert werden, fiktive Werte sind. Fiktiv soll nicht heißen, dieser Wert zählte nichts. Man kann ja Aktien mit diesem so hochgerechneten Wert verkaufen und kaufen. Fiktiv ist dieser Wert, weil er mit den sachlichen Werten in dem Unternehmen, in die das ausgangs weggezahlte Geldkapital der Aktionäre hineingesteckt worden ist, nichts mehr zu tun hat. Der Wert dieser Aktie, die sich über diesen Vergleich mit dem Zins ermittelt, existiert völlig getrennt und neben den wirklich verausgabten sachlichen Werten, die in der Produktion stecken. Oder noch anders ausgedrückt: Dass dieser Wert fiktiv ist, sieht man daran, dass er aus einem Vergleich eines Ertrages aus der Dividende mit einem ganz anderen Ertrag aus dem Zins ermittelt wird. Damit ist eine Verdoppelung von Kapital wahr geworden. Einerseits existiert das weggezahlte Geld der Aktionäre in diesem produktiven Unternehmen namens Aktiengesellschaft und arbeitet dort zum Gewinnemachen. Andererseits sind die Papiere, über die die Aktionäre Eigentümer sind, Aktienwerte, die getrennt davon Unternehmen als Wert existieren und ihre eigene, ganz getrennt von den Produktionsmitteln des Unternehmens und ihrem Wert, ihre ganz eigene Bewegung haben. Die Bewegung dieser Werte ist im Prinzip mit der Art und Weise, wie ihre Wertgröße in die Welt gekommen ist, auch schon festgelegt. Wenn sich nämlich immerzu Dividende und Zins miteinander vergleichen und von Geldanlegern miteinander verglichen werden, um zu entscheiden, was ist denn jetzt lohnend für Geldanlage, dann ergibt sich folgende allgemeine Regel, kann man sagen, die Marx entdeckt hat über die Aktienkurse. Jeder besondere Aktienwert wächst direkt mit der Dividende, wenn der Zins gegeben ist. Denn je größer die Dividende, umso größer ist der Ertrag, den man auf das Ding zieht. Zweitens, wenn man die Dividende festhält als fix, dann bewegen sich alle Aktienwerte umgekehrt zum Zins. Sie fallen, wenn der Zins fällt. Nein, die steigen. Die steigen, wenn der Zins fällt, weil nämlich bei fallendem Zins ein umso größeres Geldkapital zur Bank getragen werden müsste, um bei gegebener Dividende denselben Ertrag einzuspielen, den die Aktie abwirft. So, das war das Komplizierte zum Thema Aktie, Aktienwert und seine Bewegung. Zur Erholung was Leichtes. Die Vorstellung betreffend, die sich um die Aktie rankt, mit der Aktie sei doch im Prinzip so etwas wie die Aufhebung des Klassengegensatzes von Lohnarbeitern hier, Eigentümern und Kapitalisten dort endlich wahr geworden. Die Behauptung heißt, diese Unterschiede sind alt und verstaubt und werden höchstens von unverbesserlichen Marxisten behauptet. In Wahrheit verhält es sich doch vielmehr so, dass heutzutage bei uns jeder Mensch seine Aktie erwerben kann und das auch tut. Daimler-Arbeiter kaufen sich eine Aktie bei Daimler. Nicht bloß Flick und Konsorten oder die Deutsche Bank sind Besitzer von Aktienpaketen. Es lohnt, noch für einen Moment betrachtet zu werden. Auch hier ist auch eines auffällig. Wie kommt eigentlich ein Daimler-Arbeiter im Unterschied zu einem Großaktionär oder Geldanleger, der über Geldvermögen verfügt, zu seiner Aktie? Mir sind im Wesentlichen zwei Formen bekannt. Entweder er kriegt Weihnachten so ein Ding von seiner Oma geschenkt, sowas spricht sich als Geburtstagsgeschenk rum, habe ich mir sagen lassen. Oder der gute Mann spart auf einer Aktie. Wer auf einer Aktie spart, hat damit schon mal zum Besten gegeben, dass das Geld, das er zusammenkratzt, Abzüge an anderer Stelle sind und überhaupt nicht das, was sie bei einem richtigen Geldanleger sind. Überschüsse über das Notwendige hinaus, die sich zur Vermehrung anlegen lassen, sodass sich von diesen Erträgen sehr gut leben lässt und aus diesen Erträgen noch mehr Anlage machen lässt. Reinvestition der eingespielten Überschüsse. Die zweite Seite, die bei unserem kleinen Aktionär auffällt, ist die: jeder richtige Geldanleger lässt sein Vermögen arbeiten. Die einzigen Schwielen, die solche Leute haben, stellen sich beim Couponschneiden ein. Der Daimler-Arbeiter, der sich seine Aktie im Wohnzimmer aufhängt, ihr wisst schon, lässt nicht sein Papier arbeiten, sondern stellt sich seinen Wecker und geht um 5 wieder zur Frühschicht. Und abends, wenn er dann etwas matter heimkommt, kann er seine Daimler-Aktie streichen. Für ihn ist also das abgezwackte Geld mit dem mickrigen Ertrag, den seine ein oder zwei Aktien abwerfen, mitnichten die Leistung, die das angelegte Vermögen in Aktien dem Vermögenden bringt, ihn nämlich dauerhaft von dem Zwang arbeiten zu müssen, freizustellen, weil er schon im Ausgangspunkt über ein Geldvermögen verfügt hat, das aus Arbeit sowieso nie gekommen ist. Damit komme ich zur Börse, zum Aktienhandel und zur Spekulation. Die Aktie gibt's, einen Wert hat sie auch, der bestimmt sich etwas kompliziert und verknödelt, aber verkäuflich sind diese Papiere jetzt auch noch, und zwar zu unterschiedlichen Preisen. Der Aktienhandel an der Börse hat einerseits den Kurswert der Aktien, den nach den vorherigen Rechenexempeln bestimmten, vom Nennwert unabhängigen Wert dieser Papiere zu seiner Voraussetzung, und der Börsenhandel, der Handel mit Aktien, setzt andererseits diese Kurse der Aktien durch. Wie funktioniert das an der Börse? Das funktioniert im Wesentlichen über zwei Formen der Spekulation auf solche Papiere und ihren Wert, die ich im Folgenden noch erläutern muss. Die erste Form der Spekulation stellt sich auf den Standpunkt Dividende und Zins. Solche Leute gucken einerseits an, wie hoch ist die Dividende eines Papiers, was verspricht der Erwerb dieses Papiers an regelmäßigem Ertrag, wieder verglichen mit dem Zins, den man ja auch einkassieren könnte, wenn man sein Geld zur Bank trägt. Aber sie tun über diese Beobachtung hinaus etwas Zweites sehr Wesentliches. Sie bestimmen ihr Kaufbedürfnis nicht einfach nach dem jetzt vorgefundenen aktuellen Zins und der jetzt vorgefundenen aktuellen Dividende. Was Sie für lohnend erachten, bestimmt sich daraus, welche Dividende Sie künftig erwarten und welchen Zins. Das, was Sie erwarten, dass künftig Dividende und Zins seien, das bestimmt Ihr Kaufbedürfnis in Sachen Aktien. Kaum erwartet sich aber einer, dass in Zukunft die Dividende von Daimler-Benz hochgeht, und er setzt diese Vermutung, diese Erwartung in einen wirklichen Aktienkauf um und kauft diese Papiere, steigt der Wert der Aktie. Die Nachfrage, die auf diese Weise bei den Kaufbedürftigen bestimmt wird, wie wird in Zukunft die Dividende verglichen mit dem Zins dieses Unternehmens sein, macht eine Absurdität wahr. Spekulieren tun diese Brüder auf einen gar nicht gemachten, sondern künftigen Überschuss, den dieses Ding abwerfen soll. Und dadurch, dass sie diese Spekulation wahr machen und dann tatsächlich in größeren Scharen diese Papiere kaufen, setzen sie jetzt, hier und heute schon die Wertsteigerung des Papiers durch. Dadurch wird es teurer, weil es vermehrt gekauft wird. Also, die Erwartung eines überhaupt nicht vorhandenen künftigen Überschusses setzt den heutigen Wert der Aktie schon hoch, dadurch, dass die Leute massenhaft gekauft haben. Die Spekulation auf die künftige Dividende münzt sich um in eine Wertsteigerung des Aktienpapiers selbst. Diese Form der Spekulation hat noch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Sparstandpunkt, nämlich dem Standpunkt, dass man für sein Geld, das man in das Papier steckt, den regelmäßigen Ertrag in Gestalt der Dividende verglichen mit dem Zins sehen zu wollen. Jedermann weiß aber, dass auf der Börse Aktien gehandelt werden, und die kriegt man ja im Börsenbericht mitgeteilt, die Notierungen, die unmöglich darauf berechnet sein können, dass ein Halter dieser Aktien die Dividende einstreichen will. Wer etwa in den Börsenbericht guckt oder in irgendeine Tageszeitung, im Weserkurier steht es mitunter auch, der wird lesen, dass der Kurswert der Aktie von Daimler-Benz bis vor ein paar Wochen so etwa bei 1100 DM gelegen hat. 10% Dividende, ich weiß gar nicht, was Daimler ausgeschüttet hat, nehmen wir einmal an, es seien 10% Dividende, berechnet auf einen Nennwert der Aktie von DM50 oder DM100, das wäre ein Ertrag, den ein Mensch für 1100 D-Mark Kaufpreis der Aktie erhält, der überhaupt nicht konkurrenzfähig wäre, nicht einmal mit dem Sparzins. Wer 1100 Eier hinlegt für ein Papier und 10% auf 50 D-Mark Nennwert kassiert, also auf 5 Mark, der kann unmöglich bei dem Erwerb dieser Aktie drauf ausgewiesen sein, eben diesen Ertrag, diese 5 D-Mark einzustecken. Das wäre in der Welt des Kapitalismus absurd. Halter dieser Aktien spekulieren deswegen auf etwas anderes als den Ertrag, der sich per Dividende einstellt. Der sich aus Angebot und Nachfrage nach dem behandelten Vergleichskriterium ermittelt, dass dieser Wert selber künftig steigt. Das tun sie auf Grundlage einer Berechnung, die sich die Verkäuflichkeit solcher Papiere zunutze macht. Und diese Berechnung heißt, heute reingehen in die Aktie, darauf setzen, dass der Aktienwert morgen, übermorgen und überübermorgen steigt, dann wieder rausgehen aus der Aktie und den Kursgewinn einstreichen und neu anlegen. Rein, raus, rein. Wer so spekuliert, also auf das Steigen der Aktienwerte selber und aus dem Geschäft, das sich wegen der Verkäuflichkeit des Papieres aus An- und Verkauf dann machen lässt, der hat eine seltsame Form der Spekulation in die Welt gesetzt. Das, worauf er setzt, die Aktienwerte mögen in Zukunft steigen, ist nichts anderes als sein Vertrauen auf das Vertrauen aller anderen Interessenten an Aktien, eben an diesen Aktien. Wenn das die Dinger steigen, das setzt voraus, dass andere in das Papier reingehen und dadurch wahrmachen, worauf er setzt. Diese Aktienwerte steigen künftig. Vertrauen auf Vertrauen der anderen, die reingehen in die Papiere, dieses Vertrauen auf Vertrauen anderer, wenn es sich selber in den Kauf von Aktien umsetzt, macht schon wieder die Gleichung wahr, die schon bei der ersten Form der Spekulation gegolten hat. Insofern das massenhaft Spekulanten tun, setzen die mit ihrem Vertrauen auf das Vertrauen der anderen, weswegen sie jetzt kaufen, die Wertsteigerung des Papiers durch, also das, worauf sie spekuliert haben. Dabei gibt es nur einen kleinen Haken, den die Börsianer ein bisschen quält. Ob dieses Vertrauen auf das Vertrauen der anderen gerechtfertigt ist, das zeigt sich eben immer erst hinterher, wenn sich das Vertrauen wahrgemacht hat als Kauf solcher Aktien. Also haben sie es mit dem Problem zu tun, dass sie Indikatoren finden möchten für jetzt, warum es dieses Vertrauen bei den anderen, auf das sie setzen, gibt oder geben müsste. Diese Indikatoren sind die luftige Welt der Börsenspekulation. Am handfestesten sieht die Sache noch da aus, wo man im Börsenbericht liest, die Tendenz heute an der Börse war uneinheitlich launisch oder die Tendenz war stabil, leicht ansteigend. Bei Tendenz macht ein Spekulant der zweiten Art, der auf das Vertrauen der anderen setzt, bei Tendenz macht er lange Ohren und denkt sich, schlau wie er ist, Tendenz heißt, die anderen haben ja schon einmal ihr Vertrauen bewiesen in diese Aktien. Also nehme ich das erwiesene Vertrauen in das Papier einfach als Beweis für Künftiges. Man kann auch sagen, der messerscharfe Schluss heißt schlicht, das wird so weitergehen. Also kaufen. Das ist ein intelligenter Schluss, von studierten Leuten täglich praktiziert, sofern sie Geldvermögen haben und sich an der Börse rumtreiben können. Der zweite Indikator ist die Dividende. Aber wohlgemerkt, in einer neuen Bestimmung. Auf die Dividende wird ja nicht mehr geguckt bei Leuten, die auf den Aktienwert und sein Steigen scharf sind, in der Hinsicht, dass die Dividende der Ertrag ist, den sie kassieren wollen. Die Dividende kommt anders vor. Die Dividende kann ein Index dafür sein, 10% schüttet Daimler aus, dafür, dass dieses Unternehmen gesund ist. Jetzt werden Sie ja noch Medizinmänner. Gleichwohl taucht auch genau das Umgekehrte für den Beweis, dass ein Unternehmen keine Dividende zahlt, wird übersetzt in das Argument, ja, wenn Sie keine Dividende zahlen, dann machen Sie aus Ihren Überschüssen eben nicht den Reibach der Aktionäre, sondern legen ihn an für neue Investitionen und das ist erst recht gesund. Zack, wieder rein in die Aktie. Die allgemeine Wirtschaftslage ist so ein dritter Indikator. Der kann sich rationell anhören, wenn Spekulanten darauf gucken, wie es so in der Wirtschaft aussieht in Sachen Krise. Kriselt es da, brechen Unternehmen massenhaft zusammen, geben Banken keine Kredite mehr raus, fehlen Spekulationsmittel deswegen, sodass man Kredite nehmen könnte, um Aktien zu kaufen. Aber auch das mischt sich mit total irrationellen Kriterien wie, ja, sind nicht hohe Löhne ein ziemlich übler Stachel gegen das Investitionsklima? Diesen Mist, den darf man sich zwar in Wirtschaftsberichten antun, aber praktisch wird er widerlegt durch deutsche Unternehmen dadurch, dass sie mit den sogenannten hohen Löhnen Gewinne einfahren und Exporte hinkriegen, sodass die BRD zur Exportüberschussnation Nummer 1 wird. Politik ist so ein vierter Indikator, auf den Börsianer immerzu gucken, um festzustellen, ob das Vertrauen auf das Vertrauen der anderen eigentlich schon im Vorhinein einen Anhaltspunkt findet. Da gibt es einerseits wieder halbwegs vernünftige, sehr abgebrühte, aber treffende Betrachtungsweisen der Sachen. Wenn die Politik zum Beispiel sich zauderlich gibt, einen Bergarbeiterstreik in England niederzuknüppeln, mit vielleicht befürchteten Folgen, dass dieser Streik um sich greift und andere Produktionszweige stilllegen könnte, dann nehmen das Börsianer als einen Hinweis dafür, dass die Lage unsicher ist. Wenn die Polizeiknüppel kommen, kann das ein Argument für Reingehen in Aktien sein. Andererseits haben diese schlauen Leute auch wieder Urteile über die Politik als Indikator im Hirn, die sich einigermaßen lächerlich ausnehmen. Ein Beispiel ist mir noch erinnerlich, die ARD-Tagesthemen, als sie zum zweiten Mal über den Börsenkrach in Amerika berichtet haben, haben behauptet, ich kann denen das ja nur abnehmen, aber so blöd werden die Börsianer schon sein, Reagan hätte auf seiner Pressekonferenz gestottert und sein Manuskript nicht einwandfrei verlesen können. Das hätte zu einer mordsmäßigen Erschütterung in der Wall Street geführt. Stottern war hier nur der Index für Unsicherheit der Politik. Dieser Mechanismus, das Vertrauen auf das Vertrauen der anderen, das eigene Kaufbedürfnis definiert, das macht den Übergang dieser Sorte Ökonomie, Aktienhandel, in die Psychologie aus. Weil, wenn am Vertrauen der anderen, auf das ich vertraue, hängt, ob ich in die Papiere reingehe, dann kommen auch Vertrauensbeweise in Frage, die weder mit Ökonomie noch Politik, sondern nur noch mit Schwachsinn zu tun haben. Man kann dann für 6DM ein Heft kaufen namens Kapital und die Frage aufwerfen, ob der Eier Cocker von Chrysler vielleicht eine Midlife-Crisis hat. Wenn er das hat, geht man vielleicht aus dem Papier raus, weil man annimmt, dass andere rausgehen, wenn sie von der Midlife-Crisis hören. Puma, die bekannten Turnschuhriesen, Puma hat vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, erstmals Aktien an der Börse abgestoßen. Diese Papiere sind meines Wissens innerhalb von 7 Tagen von ihrem Ausgabewert von, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 200, auf 1100 oder noch mehr DM hochgeschnellt. Allen Leuten war klar, woran das liegt. Puma hat Boris Becker zum Werbemittel General verpflichtet. Und die Logik, mit der da der Aktienboom in die Wege geleitet worden ist, der ist mir jetzt so klar. Einer ist so bescheuert und hält diesen Tennisbubi für ein Bilanz- und Umsatzargument des Unternehmens. Jetzt muss er von sich nur noch auf andere schließen, dass die auch so bescheuert sind. Wenn jetzt alle so bescheuert sind und deswegen Puma kaufen, haben am Ende alle recht gehabt, denn Puma ist gestiegen. Am Ende langt für die Teilnahme an dieser Form der Aktienspekulation auch bloßes Gottvertrauen, das der Vatikan bewiesen hat. Ja, wir kaufen, das Zeug steigt und das wird schon so weitergehen. Ja klar, wer den Ablasshandel beherrscht, der ist für den Aktienhandel schon lange gut. Intelligentere Operationen als wir glauben, dass das Zeug steigt, sind nämlich in all diesen Formen der Spekulation gar nicht verlangt. Daraus folgt, um mal eine freche Behauptung aufzustellen, das ganze Börsengeschäft und Aktiengeschäft ist ein Riesenschwindel, der nicht als solcher gilt. Näher umrissen besteht dieser im Kapitalismus gültige, staatlich kontrollierte und betreute Schwindel darin, dass der Glaube an die steigende Tendenz der Aktienwerte diese Tendenz selbst wahrmacht. Insofern das nämlich alle glauben, steigen sie in das Papier ein und hinterher geht das Ding wirklich hoch. So ist er zustande gekommen, der mordsmäßige Aktienboom in der BRD und sonst wo. Ein Schwindel wohlgemerkt, der nicht so heißt. Darauf legt der Staat nämlich großen Wert, dass es einen wirklichen, von ihm auch sogenannten und verfolgten Schwindel in dieser Sphäre auch noch gibt. Dieser Schwindel, der besteht in vertrauensbildenden Maßnahmen in verbrecherischer Absicht. Mal anders ausgedrückt. Wenn das Vertrauen der anderen, auf das man vertraut, der ganze Kaufgrund bei einem selbst ist, dann liegt natürlich in diesem Verfahren notwendig begründet, dass man dem Vertrauen der anderen, das sich in Aktienkäufe umsetzt, mit ein paar unlauteren Methoden nachhelfen möchte. Der Staat ist sich mit seinem Börsengesetz jedenfalls sehr sicher, dass die ganze Börse von vorn bis hinten ein einziger Sündenpfuhl ist, wo man mächtig den Daumen draufhalten muss. Da steht zum Beispiel im Börsengesetz in Paragraph 8, finden sich an der Börse Personen zu Zwecken ein, welche mit der Ordnung oder dem Geschäftsverkehr an derselben unvereinbar sind, so ist ihnen der Zutritt zu untersagen. Er geht also davon aus, dass die höchsten Sphären der Geldanlage und Spekulation ein Anziehungsplatz für ziemliches Gelichter sind. Er sieht die Sache natürlich etwas anders als ich. Zweitens, Börsenmakler und Kursmakler stellt er ein, die den ganzen Laden zu beaufsichtigen haben. Sie haben einen Eid abzulegen, heißt es in Paragraph 30, dass sie die ihnen obliegenden Pflichten getreulich erfüllen werden. In Paragraph 33 über die Tagebuchpflicht glaubt der Staat offenbar selbst nicht an so viel Lauterkeit und verlangt, das von dem Kursmakler zu führende Tagebuch ist vor dem Gebrauche dem Börsenvorstande zur Beglaubigung der Zahl der Blätter oder Seiten vorzulegen. Das erinnert mich an alte Schulzeiten. Ein dritter Punkt noch, der gibt dann noch einen Übergang her. Paragraph 88 des Börsengesetzes bestraft den Kurs- und Prospektbetrug. Wer in der Absicht, heißt es da, sich oder einen anderen zu bereichern, auf Täuschung berechnete Mittel anwendet, um auf den Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Wertpapieren einzuwirken, oder in Prospekten oder öffentlichen Mitteilungen, durch welche die Zeichnung oder der Ankauf oder Verkauf von Wertpapieren herbeigeführt werden soll, unrichtige Angaben macht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren bestraft. Der ist auch noch gut. Verleitung zur Börsenspekulation. Wer gewohnheitsmäßig in gewinnsüchtiger Absicht andere unter Ausbeutung ihrer Unerfahrenheit oder ihres Leichtsinns zu Börsenspekulationsgeschäften verleitet, welche nicht zu ihrem Gewerbebetrieb gehören, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren bestraft. Also einerseits ist der Staat sich sicher, der Mechanismus des Spekulierens ist offenbar ein Nährboden für die von ihm als Schwindel gekennzeichneten Übergänge. Ach, eines habe ich vergessen. Der Staat, wenn er Staatsanleihen platziert, ist zur Prospektpflicht nicht pflichtig. Also der Staat hat einerseits bemerkt, dieser Mechanismus Vertrauen auf Vertrauen wird ein Kaufgrund für Aktionäre, die dadurch Wertsteigerungen bei Papieren durchsetzen. Das ist ein einziger Nährboden für diese Formen des unerlaubten Schwindels, wo dem Vertrauen der anderen mit unlauteren Tricks nachgeholfen wird. Andererseits aber spricht dieses Börsengesetz eine Wahrheit aus, dass eben das, was der erlaubte Schwindel ist, das, was ich den Schwindel des Hochsteigerns von Aktienwerten genannt habe, eine handfeste Grundlage in dieser Gesellschaft hat. Was der Staat an den unerlaubten Formen des Schwindels nämlich geißelt und nicht mag, deswegen bestraft, das ist das, dass ein Ersatz vorgenommen wird. Die Schwindelunternehmen, die er so nennt, die mit Lügen Vertrauen stiften, die vergehen sich daran, dass jedem Spekulationsgeschäft, jedem Aktiengeschäft eine wirklich werten vorausgesetzt ist und das auch ihre Grundlage zu sein hat. Schwindel nennt er deswegen das, dass diese ökonomische Voraussetzung, dass ein Unternehmen hinter den Aktienpapieren steckt, das wirklich Warenwerte produziert und verkauft, wo ein Schwindel diese ökonomische Grundlage jeden Aktiengeschäfts ersetzen will. Ersetzen will durch die bloße Fiktion. Anders ausgedrückt. Das Börsengesetz ist eine Klarstellung darüber, warum ich nie und nimmer in meinem Leben eine Aktiengesellschaft gründen kann. Drucktechnisch wäre ich natürlich auch dazu imstande, Zettel zu drucken oder drucken zu lassen, auf denen in Goldrand eingekränzelt steht, dies sind 1000 DM, Aktie Rolf Röhrig. Ich würde mich wahrscheinlich schwer tun, auch in diesem Kreis einen Käufer zu finden. Ich kenne eure Argumente nicht, aber eines, das mir in den maßgeblichen Kreisen in der Geschäftswelt gemacht würde, wäre ein warmes Herz oder ein bunter Briefkasten können ja wohl nicht ersetzen, was bei jedem, der Aktien ausgibt, verlangt ist, dass er ein wirkliches Geschäft, das wirkliche Überschüsse macht, betreibt. Nur insofern das gegeben ist, geht die Trennung des Spekulierens auf Aktienwerte von den wirklichen Werten, die in der Produktion stecken. Die fiktive Akkumulation von Aktienwerten, die also an der Börse stattfindet, hat zu ihrer dauerhaften Grundlage, dass wirkliche Geschäfte, in denen Waren produziert werden und wo Waren verkauft werden, die Überschüsse einspielen, zur Grundlage liegen. Und mehr noch, diese fiktive Akkumulation, dieses Aufblasen der Aktienwerte, hat eine Funktion, einen Nutzen für diese wirkliche Produktion von wirklichem Warenkrempel, der versilbert wird. Und darin hat sie ihre ganze Daseinsberechtigung. Ich will einen Blick werfen, Punkt 3, auf die Abteilung der Gesellschaft, wo produziert wird, wo wirkliche Gebrauchsgegenstände zum Zwecke des Verkaufs hergestellt werden und wie sich diese Abteilung zu der von ihr so abgetrennten Aufblähung von Nullen auf Aktienzetteln und zum Kreditwesen verhält. Leute, die in dieser Gesellschaft Zeugs herstellen, in Fabriken, produzieren, wie gesagt, nicht der Verköstigung der Massen wegen, auch nicht dafür, dass eine nützliche Sache auf die Welt kommt, sondern dafür, dass ihr ausgegebenes, in die Produktion gestecktes Geldkapital sich vermehrt, ein Überschuss muss rauskommen. Dieses Zweckes wegen haben solche Geldvermehrer in der Produktion folgende zwei Interessen. Einerseits möchten sie den Umschlag ihres Kapitals immerzu beschleunigen. Sie möchten nicht erst lang warten, dass das, was sie produziert haben und als Waren jetzt auf dem Hof oder in Läden liegt, verkauft wird. Sie möchten nicht warten, bis die wirklich eingespielten Rückflüsse wieder in ihrer Hand sind, sodass sie neu angelegt werden können. Sie möchten im Prinzip, dass so etwas wie das Ideal wahr wird. Die Zirkulationszeit, die Zeit, die es braucht, um den ganzen Mist zu verschabeln, die möge null sein. Das ist aber nicht so. Verkauft werden muss und das dauert. Aber Sie möchten Kredit haben, damit Sie, bevor diese Rückflüsse eingelaufen sind, schon wieder neu investieren können und neue Geldvermehrung in die Wege leiten. Das ist Interesse 1. Interesse 2 habe ich ausgangs schon erläutert. Solche Burschen haben in der Größe ihres Kapitals die entscheidende Waffe in der Konkurrenz gegenüber anderen Kapitalisten. Und zwar aus den von mir eingangs schon genannten Gründen. Sie möchten die Produktivkraft steigern, um die Stückkosten zu senken, den Konkurrenten auszustechen und über die Ausdehnung der Masse der verkauften Stücke bei eventuell etwas gesenktem Marktpreis ihren Gewinn insgesamt steigern. Das ist Interesse 2, das mit Kredit bedient sein will, weil es mit Kredit folgende Leistung hinkriegt, dieses Kapital. Das Kapital möchte sich unabhängig machen vom vorhandenen Geld, sowohl bei sich als auch auf dem Markt, der für das Verkaufen der Waren gerade stehen muss mit der Zahlungskraft. Und das möchte es deswegen tun, damit das Wiederanlegen von Geld zwecks neuerlicher Vermehrung schneller und auf größerer Stufenleiter geht. Dieses Interesse, dieses doppelte Interesse nach Kredit, folgt also aus dem Zweck, das Gewinne machen soll schneller und auf größerer Stufenleiter vonstatten gehen. Für dieses Interesse gibt es in dieser Gesellschaft Bedienung. Bei den Banken. Die geben diesen Kredit. Aber nicht nach dem Muster dieser Satirezeitschrift Titanic. Geld, echtes Geld, bei jeder Sparkasse. Erst hatte ich immer nur Schulden, dann rieten mir gute Freunde, versuche es doch einmal mit Geld. Mit dem echten Geld hat es nämlich bei den Banken so seine eigene Bewandtnis. Diese Banken verfügen einerseits über Einlagen, über bei ihnen geparktes Geld. Dieses Geld setzt sich zusammen aus den Spargroschen von ganz normalen Lohnempfängern, aber auch von Kapitalrückflüssen, die Unternehmer derzeit, weil sie zu klein für ihre Wiederanlage sind, nicht brauchen. Das sind Depositen. Deren Verleih aber, würde sich das Bankgeschäft darauf beschränken, würde gerade die von den Kapitalisten gewünschte Unabhängigkeit von den vorhandenen Geldmitteln bei sich und auf dem Markt gerade nicht erbringen. Da wären sie auf denselben Geldhaufen zurückverwiesen, der ihnen ja schon immer zu klein und zu ungenügend war, um ihr Gewinnemachen zu beschleunigen und auf größerer Stufenleiter zu betreiben. Die Bank weiß Rat. Sie verfügt nämlich nicht bloß über diese eingelegten Gelder, Erspartes und Zurückgelegtes der beiden Klassen, sondern sie verfügt auch noch über Wechsel, ein ganz wichtiges Geschäftsmittel. Wechsel, das sind Zahlungsversprechen, wo ein Geschäftsmann dem anderen versprochen hat, dass er künftig das Geld sieht, das er heute nicht sieht. Mit solchen Wechseln kann man zur Bank laufen und dafür Geld kassieren. Die Bank verwandelt damit schon einmal die Zahlungsunfähigkeit eines Geschäftsmanns. Ich habe heute kein Geld, nimm mein Versprechen. in Zahlungsfähigkeit. Sie hat dafür Banknoten herausgerückt. Der Staat hält es nicht für Betrug, sondern für eine wünschenswerte Operation, weil ihm an der Kreditversorgung seiner Wirtschaft gelegen ist, und gestattet der Bank, dass sie nicht auf ihren Wechseln hocken bleiben muss, sondern diese Wechsel zur Bundesbank trägt und dafür echte Banknoten kassiert. Diese Wechsel werden bei der Bundesbank hinterlegt, die Banken zahlen einen kleinen Obolus dafür und bekommen Banknoten, die sie als Kredite verleihen. Mit dieser Operation ist eine kleine Ungeheuerlichkeit in die Welt eingekehrt. Was sie da als Banknoten gezogen hat, sind nämlich nur die in Banknoten verwandelten fremden Schulden anderer Leute. Und diese Schulden gibt sie als Kredit raus in die Hand von Kapitalisten, die Schulden überhaupt nicht realisierte Werte aus dem Verkauf einer produzierten Sache, sondern rein fiktive Schulden eben, anlegen in einer Produktion, wo sie als Anspruch auf mehr Gewinn wirksam werden. Minus wird per Kredit in Umlauf gesetzt und wirkt als Anspruch auf Plus. Und drittens, diese Operation macht die Bank noch einmal an einer anderen zweiten wichtigen Abteilung ihres Bankkapitals. Sie ist nämlich ein bevorzugter und herausragender Besitzer von Staatspapieren und Aktien, den schon von mir behandelten Aktien. Auch für diese Papiere gilt, dass man sie bei der Bundesbank beleihen darf, dafür wiederum Kredit schöpfen kann, den man in Umlauf setzt. Sodass hier das Prinzip von Schritt 2 noch ein bisschen gesteigert wird. Die durch die Spekulation schon fiktiv gesteigerten, in die Höhe geschraubten Aktienwerte sind, wenn man sie hinterlegt bei der Bundesbank, so gut wie Banknoten, also Geld, die man in Umlauf bringen kann, sodass hier fiktive Werte, neue fiktive Werte hacken. Das kriegt man dafür und als Kredit kann man es in Umlauf setzen. Das Fazit also heißt, die Bank schafft es mit diesen zwei letzten Techniken aus der Beleihung von Schulden fremder Leute oder fiktiven Aktienwerten, die Unabhängigkeit des Kapitals wirklich zu stiften, nach der die Geschäftswelt verlangt. Sie setzt Schulden, also Minus, und gar nicht realisierte Werte, sondern fiktive Werte, wie Geld in Umlauf, die angelegt werden in Unternehmen und ein Anspruch auf Plus sind. Damit die Geschäftswelt solche Kredite bekommt, ist nur eines notwendig. Sie muss ihre Kreditwürdigkeit beweisen. Das beweist ein Unternehmen normalerweise damit, dass es auf seine Gewinnbilanz zeigt. Der gemachte Gewinn eines Unternehmens ist für die Banken der Beweis der Kreditwürdigkeit. Dafür also, dass sich ein Unternehmen, das auf einen gemachten Gewinn zeigen kann, weiterhin und weiter davon unabhängig machen darf, was es an Gewinn eingenommen hat und deswegen zum Anlegen hat. Wer Gewinn macht, darf deswegen Kredit ziehen und sich unabhängig von den wirklichen Rückflüssen machen bei seiner Investition und Neuanlage von Kapital. Dies übrigens tun alle Kapitalisten, die ein ehrbares Geschäft, eine Warenproduktion aufziehen, und darin sind sie den Aktiengesellschaften total gleich. Da sind nicht die Aktionäre die Schlimmen, die Aktiengesellschaften die Schlimmen. Das macht jeder Unternehmer so. Die Besonderheit und Schönheit, die sich bei den Aktiengesellschaften im Unterschied zu solchen gewöhnlichen Unternehmen einstellt, ist nur die. Die Aktiengesellschaften haben nicht bloß den gemachten Gewinn in Form einer Dividende vorzuweisen als ihre Kreditwürdigkeit. Aktiengesellschaften können obendrein noch, und das ist ihr wuchtigster Hebel für das Ziehen von Krediten, sie können obendrein noch die durch die Spekulation so fiktiv angeschwollenen Aktienwerte selber als die Sicherheit bei der Bank vorführen, deswegen sie Kredit ziehen dürfen. Die Banken nehmen sowas auch als Sicherheit in der schlichten Kalkulation, wenn mit dem Kreditrückschluss was nicht stimmt, nehmen wir gute Papiere an uns. Dieses Bedürfnis, dass die Kapitalisten, ob Aktiengesellschaft oder auch nicht, sich beim Gewinne machen, frei machen möchten vom vorhandenen Geldumfang bei sich und als Zahlungskraft auf dem Markt. Das führt dazu, dass eine kleine Umkehrung in die Geschäftswelt einzieht. Wenn nämlich bei dieser Operation die Größe des Kapitals die entscheidendste Wucht ist, sich durchzusetzen gegen die anderen und möglichst viel Gewinn zu machen, dann wird eben nicht mehr einfach bloß Kredit fürs Produzieren genommen, sondern in letzter Instanz wird dafür produziert und Gewinn gemacht, dass man das als Kreditanziehungsmittel vorzeigen kann. Gewinne sollen deswegen her, damit man immer mehr Kredite ziehen kann, um sich von den gemachten Gewinnen wiederum unabhängig zu machen. Damit passiert das, was zunächst einmal noch sehr harmlos und mit einem Plus versehen, Wachstum in dieser Gesellschaft heißt. Wachstum, das Vermehren von Kapital, geschieht tatsächlich auf immer größerer Stufenleiter mit dieser Methode. Wachstum, einmal für sich betrachtet, ist ein ziemlich absurder Zweck. Vernünftigerweise würde ich folgenden Standpunkt empfehlen. Das, was man an Reichtum haben und produzieren will, das bestimmt sich aus den Bedürfnissen, die man so hat und den Notwendigkeiten, welche Mittel man fürs Produzieren braucht. Dann produziert man bestimmte Gebrauchsgegenstände, die nach Qualität und Masse für diese Bedürfnisse hinreichen. Wenn man sie hinreichend produziert hat, dann ist das Bedürfnis, das man an diesem Reichtum hat, erfüllt. Der muss nicht ein Mehr sein und schon gar nicht ein Immer mehr, sondern der muss genug sein. Und zwar muss er genug sein für das, was man wollte. Das ist ein vernünftiges Maß für Reichtum. Wachstum dagegen behauptet, ein vernünftiges Maß des Reichtums läge darin, dass er morgen mehr ist als heute. Und das ist absurd. Denn entweder ich bestimme das, was ich will und daraus, wie viel ich produziere und haben will. Dann ist eben Schluss damit, wenn ich das produziert habe. Dann ist der Reichtum nicht nur nach Qualität, sondern auch nach seiner Quantität hin begrenzt. Oder aber ich behaupte wirklich, morgen mehr als heute, das sei genau das vernünftige und richtige Maß des Reichtums. Dann habe ich mich frei gemacht davon, was der Reichtum seiner wirklichen Qualität nach ist und wozu er taugt, seiner Gebrauchswertgestalt nach. Dafür ist es nämlich unvernünftig. Immer mehr Socken, wenn ich bloß 10 Paar brauche. Vernünftig erscheint dieses Maß auch deswegen nur, weil das, worum es diesem Reichtum in der kapitalistischen Welt geht, eben nicht sein Maß hat an dem sachlichen Gebrauchsgehalt der produzierten Klamotten, und an dem Bedürfnis, die sowas verzehren. Der Kapitalismus hat als sein Inhalt des Reichtums das Geld. Und von diesem Standpunkt aus ist die Vermehrung und das Wachstum ein folgerichtiger Standpunkt. Denn wenn sich am Geld entscheidet, was ich damit alles anstellen kann, dann ist das Geld seiner Quantität nach immer beschränkt. Einerseits kann man alles damit einkaufen, zum Leben wie zum Produzieren, alles. Es eröffnet den Zugang zu allen Dingen. Andererseits ist es daran gemessen seiner Quantität nach immer beschränkt. Wachstum gibt es also im Kapitalismus als selbstverständliches Ziel, aber auch als wirklich sich einstellenden, dargelegt in den Ziffern, dass das Bruttosozialprodukt oder wie man das auch immer ausdrückt, von Jahr zu Jahr steigt. jedenfalls im Prinzip. Soweit so schön. Die Sache hat nur eine Kehrseite. Dass Kapitalisten auf diese Weise Wachstum produzieren, indem sie sich über Kredite von den wirklich vorhandenen Geldmitteln bei sich und auf dem Markt unabhängig machen, produziert nämlich neben der sonstigen Plackerei im Kapitalismus noch die Schönheit der Krise. Und das geht so. Dass Kapitalisten prinzipiell über ihre Verhältnisse leben, habe ich in ihrem Kreditgebaren schon erläutert. Sie streben die dauernde Vergrößerung ihres Kapitals an, das kriegen sie hin mit Krediten, und sie lassen überhaupt nicht vorhandene, sondern fiktive Werte wirken als einen Anspruch auf mehr, auf Gewinn. Damit trennen sie ihr Gewinnproduzieren von der auf dem Markt vorhandenen Zahlungskraft ab. Sie produzieren sogar gegen diese Zahlungskraft über sie hinaus. Aus demselben Grund, warum sie das tun, immer mehr Kredite nehmen, immer mehr Gewinnansprüche damit in die Welt setzen, aus genau demselben Grund, warum sie sich von der Zahlungskraft trennen in ihrem Gewinn produzieren, beschränken sie auch noch die Zahlungsfähigkeit des Marktes. In letzter Instanz und handgreiflich darin, dass sie die Kaufkraft der großen Massen als eine ärgerliche Kost behandeln, die sie klein halten wollen. Der Grund dafür liegt auf der Hand und ist genannt: Wer Leute bei sich arbeiten lässt, um sein eigenes angelegtes Geldkapital zu vermehren, für den ist natürlich die Verköstigung dieses Menschen über den Lohn ein ärgerlicher Abzug von seinem Zweck. Also wird es als Lohnkost immer zu klein gehalten. Und andererseits ist derselbe Mensch in Gestalt des Einkommensbeziehers als Kaufkraft in letzter Instanz dann doch verlangt, um den ganzen Krempel zu versilbern. Also auf der einen Seite eine dauernde Anhäufung von immer mehr Gewinnansprüchen seitens der Kapitalisten, die Kredite in Produktion stecken, die immer mehr Waren produziert, und Trennung vom Verkauf dieser Waren, weil man über Kredite schon wieder neu investiert, bevor verkauft wurde, und andererseits Beschränkung der Zahlungskraft, die in letzter Instanz für die Versilberung gerade stehen muss. Diese Trennung der wirklichen Reichtumsakkumulation von der Realisierung, vom Verkauf der ganzen Klamotten ist der Krisengrund. Und er macht sich bemerkbar als Unverkäuflichkeit von Waren wegen Überproduktion. Es ist mehr Zeug produziert worden, als sich gewinnbringend verkaufen lässt. Das merken Banken. Banken merken es dadurch, dass plötzlich bei ihnen Kredite nachgefragt werden, nicht um wieder angelegt zu werden für neue Geschäfte, also zur Investition, sondern es werden bei ihnen Kredite nachgefragt, um zu bezahlen, sei es, dass Unternehmer ihre Mieten oder ihre Stromrechnungen damit bezahlen, sei es, dass sie Außenstände damit bezahlen müssen, Schulden, die sie gegenüber anderen haben. Banken merken das und reagieren darauf. Denn sie wollten ja Kredite vergeben dafür, dass sie gewinnbringend angelegt werden. Nicht dafür, dass sie als Ersatz für fehlendes Geld zur Bezahlung von Schulden genommen werden, weil wirkliche Rückflüsse von Gewinn aus dem Verkauf der ganzen Waren nicht mehr einfließen. Die Banken reagieren darauf, indem sie ihre Zinsen hochsetzen und ein bisschen ihre Kundschaft genauer unter die Lupe nehmen, wer eigentlich noch kreditwürdig ist. Die Kriterien der Kreditwürdigkeit werden verschärft. Dadurch kommt ein schöner Zirkel in Gang, was nämlich als Unverkäuflichkeit an einer Stelle begonnen hat. Ein Geschäftsmann zieht keine Rückflüsse mehr aus dem Verkauf von Waren, weil der Verkauf stockt wegen Überproduktion. Das führt vermittelt über die Banken dazu, dass diese Stockung des Geschäftsgangs eine allgemeine wird. Sie geben nämlich jetzt, weil sie ihre Zinsen hochsetzen und auf neue Kriterien der Kreditwürdigkeit schauen, diese Kriterien verschärfen, sie geben jetzt nicht mehr einfach so ohne weiteres Kredite an diesen und jenen. Die aber bei diesem und jenen jetzt unerlässlich sind, weil Rückflüsse aus seinem Verkauf nicht mehr stattfinden. Ja, dann ist er darauf festgelegt, dass er weder aus seinem Verkauf der Waren Gewinn einspielt, noch einen Kredit kriegt, um neu anzulegen. Ja, so ein Mensch macht über kurz oder lang Pleite. Und diese sich verallgemeinernden Pleiten in der Krise wirken, damit ist der Zirkel jetzt komplett, zurück auf die ganze Bankenwelt und ihren Kreditüberbau, weil nämlich in dem Maße, wie weggegebene Kredite uneinbringlich werden, auch schon einmal die ein oder andere Bank dicht machen muss, weil sie pleite geht. Bankenkräche. Leider verreckt der Kapitalismus nicht an diesem schönen Zirkel, weil er in der Krise das Instrument hat, wie Marx sagte, die ganze Scheiße von vorne beginnen zu lassen. Was nämlich jetzt stattfindet, ist im Prinzip nur das. Mit den Krediten haben sie eine Überakkumulation produziert, die Kapitalisten. Mehr produziert, als sich je wieder gewinnbringend verkaufen lässt. Und das führt jetzt zur Entwertung von Kapital in den verschiedensten Formen. Entwertung von Kapital bei den Banken, habe ich schon erläutert, besteht einfach darin, dass die gewisse nicht eintragbare Kredite so behandeln müssen, wie gäbe es sie nicht mehr. Also werden sie durchgestrichen. Passiert das zu oft bei einer Bank, wird die Bank durchgestrichen. Aktien, die Papierwerte, gehen in den Keller. Sei es, weil die AG selber keine Geschäfte mehr macht, selber auf dem Markt in Sachen Verkauf nichts mehr putzt, sei es, weil Kreditmittel aus Banken überhaupt nicht mehr in hinreichendem Maße gezogen werden können, um damit auf solche Aktienpapiere zu spekulieren. Drittens schließlich, Waren, die produziert worden sind, aber jetzt nicht mehr verkauft werden können, liegen unverkäuflich auf Halde und vergammeln. Und viertens schließlich, die ein oder andere Waldstraße, der ein oder andere Hammer, mit dem sich prächtig werkeln ließe, taugt fürs Gewinnemachen nicht mehr, vergammelt also auch. Die Arbeiter sind bei all dem das kleinste Problem. Die werden nämlich einfach arbeitslos gemacht und stehen auf der Straße. Das ist zum Beispiel für keinen Kapitalisten schmerzlich, weil sich da überhaupt nichts für ihn entwertet. Da entwertet sich überhaupt bloß der Geldbeutel eines Arbeiters und das ist ja kein anerkanntes Geschäft. Die Krise ist also alles andere als das, was man über sie behauptet, nämlich so etwas wie ein Mangel von allem. Sie ist das glatte Gegenteil. Sie ist ein zu viel von allem. Zu viel von Kapital in jeder Form. Zu viel von Geldkapital, von Krediten, zu viel von Produktionsanlagen und so fort. Ein zu viel allerdings daran gemessen, dass es sich für das Einspielen neuer Gewinne nicht lohnt, mit diesen Mitteln zu operieren. Für den Verzehr wohlgemerkt wäre natürlich auch das Auto brauchbar, das jetzt nicht verkauft werden kann. Fürs Arbeiten überhaupt wäre natürlich auch die Maschine brauchbar, die Hobelbank. Gehobelt wird deswegen nicht, weil der Gewinn nicht mehr stimmt, der aus Hobeln gemacht wird. Was die Krise also macht, ist bloß das. Die führt den ganzen aufgeblasenen Kreditüberbau, die aufgeblasenen Nullen der Aktienwerte wie die aufgeblasenen Kredite der Banken, die in Umlauf gesetzt worden sind, auf die wirkliche, real stattfindende Akkumulation zurück. Weil für den Verkauf produziert wurde, ist es eben wahr, dass sich in letzter Instanz das, was eine Sache wert ist, auf dem Markt beweisen muss. Sie muss verkauft werden. Weil es ums Gewinne machen geht, haben Kapitalisten das dringende Bedürfnis, sich immerzu davon abzutrennen. Von diesem Beweis, verkauft eine Ware, dann sieht man, was sie wert ist. Sie trennen ihr Gewinne machen von der Realisierung ihrer Waren auf dem Markt. Es wird also gewissermaßen das Maß für die Bewährung produzierter Warenwerte. Geld muss das Ding einspielen über seinen Verkauf, außer Kraft gesetzt. Das geht nur auf Zeit, weil eben in letzter Instanz der Verkauf darüber befindet, was das Ding wert ist. Was die Krise nur macht, ist die Rache an dieser Trennung. Die aufgeblasenen Nullen, die gemeint haben, das geht auch alles ohne Verkauf, man muss ja nur Kredit nehmen, die werden eben jetzt entwertet. Leider ist, wie gesagt, das überhaupt nicht das Ende des Kapitalismus, sondern es ist das Bereinigen von überschüssigem Kapital zwecks Neuanfang auf einer lohnenden, weil entwerteten Stufenleiter von Kapitalanlage. Gut. Jetzt muss ich mich noch kurz gegen eine Theorie verwarnen, die meiner Erklärung meint nahezustehen, die Kaufkrafttheorie der Gewerkschaften über die Krise. Es gibt andere Leute, die behaupten über Krise was anderes als ich. Die behaupten, das ist nicht notwendig im Kapitalismus, aus den genannten Gründen, sondern das ist vermeidbar im Kapitalismus. Wenn die Kapitalisten und die Politiker nur Vernunft walten lassen würden. Worin soll die Vernunft walten? Die Kaufkrafttheorie sagt, hört zu, ihr Unternehmer, das alles mit euren unverkäuflichen Waren wäre doch nicht nötig, wenn ihr den Arbeitern mehr Löhne zahlen würdet. Dann hätten doch die Arbeiter mehr Geld in der Tasche, sodass sie die Waren, die jetzt unverkäuflich sind, kaufen könnten. Es würde doch alles stimmen. Der Fehler der Theorie ist der folgende. Es wird hier ernstlich von einem Kapitalisten verlangt, dass er selbst das Geld dafür vorstreckt, damit er seinen eigenen Gewinn zurückkriegt. Ich zahle dem Lohnarbeiter einen Hunderter mehr, dann kauft er mir einen Trabi mehr ab und dann habe ich meinen eigenen Hunderter zurück in der Tasche. Jetzt hat er zwar sein Dingsbums verkauft, aber was er dafür zurückerhält, ist nichts als der von ihm selbst vorgeschossene Wert dafür. Das wäre sehr umständlich, wenn Kapitalisten diesen Rat beherzigen wollten. Ja, wenn sie sowieso bloß das Geld zurückkriegen, was sie selber... Anders ausgedrückt, diese Theorie steigert doch die Kaufkraft, damit Krise nicht sein muss. Leugnet eine zweite Bestimmung des Lohnes, an der alles hängt. Es ist eben nicht wahr, dass der Lohn ein Einkommen ist, mit dem man einkaufen geht. Das ist er nach einer Seite. Die andere Seite aber ist, dass der Lohn da, wo produziert wird, eine Kost ist. Also das Problem wird zur Überprüfung zurückgewiesen an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Jetzt zum aktuellen Börsenkrach. Den allgemeinen Grund, warum es so etwas in der kapitalistischen Welt gibt. Aktien, Papiere fallen auf breiter Front. Entwertung von fiktivem Kapital findet statt. Diesen allgemeinen Grund habe ich schon erklärt, ist meine Behauptung. Dieser allgemeine Grund für das massive Entwerten von solchen Papieren heißt, die Überakkumulation bei den produzierenden Unternehmen, die über die Kreditmittel und ihre Benutzung angeheizt worden ist und zur Krise führt, macht notwendig, dass eine Entwertung stattfindet, auch in diesem Bereich des Kreditwesens, der fiktiven Aktienwerte, des Spekulierens. Dass sowas dann übrigens immer gleich weltweit stattfindet, Krise und Entwertung, erklärt sich einfach daraus, dass alle Staaten dasselbe machen, die sich freie Marktwirtschaften nennen. Dass es so etwas gibt in dieser unserer Gesellschaft oder in diesem unserem Lande, Überakkumulation von produzierenden Unternehmen, Entwertung von Unternehmen und ihrem Kapital, das ist seit einigen Jahren bekannt. Die Phänomene dafür kann man der Zeitung entnehmen. Es ist nicht nur eine ganze Zeit lang, Woche für Woche rubriziert worden, wie viele Unternehmen diesmal wieder pleite gemacht haben. Es ist zweitens vermeldet worden, dass es so etwas wie eine strukturelle, irgendwie nicht wieder abzubauende Massenarbeitslosigkeit gibt. Drittens ist auch bemerkt worden, dass es vornehmlich in Amerika etliche Bankenzusammenbrüche gibt. Also all die Formen der Entwertung, wie ich sie soeben als notwendiges Ergebnis der Krise bewiesen habe. Erklärungsbedürftig ist eigentlich nur eines: Warum trotzdem der Aktienboom so lange weitergegangen ist, obwohl doch schon in der Gesellschaft des Geschäfts eine Überakkumulation, Unverkäuflichkeiten dort, Pleiten hier, Massenarbeitslosigkeit an anderer Stelle, alle Phänomene der Krise und ihrer Wirkungen da sind, warum trotzdem das Steigen der Aktienwerte immer weitergegangen ist. Die Antwort dafür liegt in einem politischen Beschluss der imperialistischen Staatenwelt, die ihren kapitalistischen Laden beaufsichtigen. Diese Staaten haben Folgendes beschlossen: Die Folgen von Überakkumulation und Krise, Entwertung, dürfen unser ganzes schönes Banken- und Kreditsystem nicht zerstören. Das beschließen wir. Das heißt, nach der einen Seite, auch diese Brüder nehmen irgendwie zur Kenntnis, dass sie es mit so etwas wie Krise zu tun haben, in all den genannten Phänomenen, und beschließen, dass eine Wirkung auf keinen Fall Platz greifen soll, dass nämlich die Entwertung, von der sie wissen, dass sie in Krisen stattfindet, Läden machen dicht, eine Sphäre nicht kaputt machen darf, das Kreditwesen und die Banken. Dieser politische Beschluss ist für jedermann handgreiflich zum ersten Mal da auf der Tagesordnung gestanden, wo die Weltschuldenkrise ausgerufen wurde. Kaum war von einer Weltschuldenkrise die Rede, von entsprechenden Politikern in Umlauf gesetzt, haben sich sofort alle Oberpolitiker und Finanzchefs dieser Welt getroffen und konferiert. Die Diagnose hat geheißen: Weltschuldenkrise, das ist so etwas wie der traurige Befund, dass wohl eine ziemliche Masse von Krediten, die von Banken vergeben werden, als uneinbringlich zu betrachten sind. Die kriegt man nie wieder. Was macht man mit denen? Der Beschluss hat geheißen: Mal sehen, einige werden wohl gestrichen werden müssen, als unwiederbringlich. Bei anderen müssen wir so etwas wie Umschuldungen vornehmen. Denn eines steht fest: Streichung von Krediten an dieser oder jener Stelle ja, aber Bankenzusammenbruch als Zusammenbruch unseres ganzen Kreditwesens, das kommt nicht in die Tüte. Das Managen der Weltschuldenkrise hat also geheißen: Wir, die Staaten, nehmen zur Kenntnis, dass so etwas wie Entwertung fällig ist, lassen sie aber für das Kreditwesen überhaupt nur in staatlich kontrollierter Form zu. Denn auf unsere Banken halten wir große Stücke. Die brauchen wir. Mit diesem Beschluss war Folgendes klar für die Welt der Spekulanten und Aktienhaie: Es gibt auf der einen Seite weiter Kreditmittel bei Banken. Die kann man auch für Spekulieren abrufen und einsetzen. Und zweitens, Aktiengesellschaften sind durchaus ein bevorzugtes Objekt der Spekulation, in die man solche Mittel einschießt. Denn auch das ist nicht zu übersehen gewesen: Unverkäuflichkeit und Krise und Entwertung und Konkurrenz hin und her. Aktiengesellschaften zeichnen sich durch zweierlei aus. Sie sind wegen ihrer Kapitalgröße die überlegenen Kapitalisten am überfüllten Markt, also immer schon einmal eine gute Adresse. Und zweitens, der Staat hat hinausposaunt in die Welt, dass ihm gewisse herausragende Aktiengesellschaften aus politischen Gründen sehr ans Herz gewachsen sind. Gesellschaften wie MBB, AEG, die mal ein Skandalfall war, zeichnen sich dadurch aus, dass in diesen Gesellschaften auf großer Stufenleiter Staatsgebrauchswerte produziert werden, die er für unverzichtbar hält für seine Rüstung oder als Grundlagen für die Industrie. Nicht umsonst sind die großen Aktiengesellschaften solche Giganten wie Rüstungskonzerne, MBB, Elektronikabteilungen wie AEG, die die Rüstung beliefern und so fort. Es war also klar, dieser politische Beschluss, unser Kreditwesen darf nicht zusammenbrechen, wenn Entwertung dann auf gemeinsamen Beschluss und kontrolliert, hat dem Aktienboom die Gewissheit verschafft, dass er weitergehen kann. Es gibt Kredit und sichere Adressen. Der Grund für diesen politischen Beschluss liegt in nichts anderem als darin, dass der Staat Staatsverschuldung für seine Rüstung betreibt, ist meine Behauptung. Er liegt nicht etwa darin, dass dem Staat eingefallen wäre, wenn das mit der Entwertung so weitergeht oder wenn sie um sich greift, dann könnte es doch Arbeitslosigkeit auf größerer Stufenleiter geben. Oder es machen noch ein paar andere Firmen mehr dicht. Das kann es nicht sein, weil genau demselben Staat das Produzieren von Arbeitslosen ein gewünschtes Mittel ist, wo es die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen steigert. Eine ganze Stahlbranche wird im Moment damit flott und konkurrenzfähig gemacht, dass massiv entlassen wird. Die Verhinderung davon ist also staatliches Anliegen nicht. Auch nicht schlicht der Standpunkt, es kann doch hier nicht noch ein Unternehmen pleite gehen und da auch nicht. Zu Ludwig Erhards Zeiten selig war mal Gesundschrumpfung die Devise staatlicher Politik im Umgang mit Krise. Nein, der Grund für den Beschluss, wir lassen das Kreditsystem nicht kaputt gehen, liegt in diesem staatlichen Zweck. Ich will weiter Staatsverschuldung betreiben für meine Aufrüstung. Und dafür ist mir der Erhalt des Kreditsystems genauso wichtig wie eine besondere Betreuung und Pflege der großen Aktiengesellschaften, die die Gebrauchswerte produzieren, auf die der Staat setzt. Vom Panzer bis zur Elektronik bis zum Stiefel. Das leuchtet ihm aus folgendem Grund so sehr ein, dass auf keinen Fall das Kreditsystem einen unwiedergutzumachenden Schaden nehmen darf. Die Banken mit ihrem ganzen Kreditgewerbe sind nämlich der Hebel für das Machen von Staatsverschuldung. Die Rüstung, die der Staat so betreibt, wenn er die Russen untragbar findet, hat ihr einziges Maß in dem Zweck, für den sie gut sein soll. Die NATO will einen Krieg gegen den Hort des Bösen gewinnen, muss deswegen immer ihre Mittel an den Kriegsmitteln des Gegners messen, hat deswegen nie genug von diesen Mitteln. In diesem Zweck hat die Rüstung ihr Maß und ist insofern wegen des Vergleichs der Waffen maßlos. Nicht hat die Rüstung ihr Maß an den vorhandenen Steueraufkommen eines Staates. Damit gibt sich ein Staat nicht zufrieden. Seine Rüstung ist darüber hinaus viel anspruchsvoller, also verschuldet er sich. Das macht er darüber, dass er Staatsanleihen zum Verkauf anbietet. Staatsanleihen, die Papiere vorstellen, wo der Staat seinen Abnehmern dieser Anleihen verspricht, sie ziehen Zinsen dafür, dass sie ihr gutes Geld an den Staat weggeben. Der Abnehmer solcher Staatsanleihen ist die internationale Bankenwelt und die Welt der Geldanleger. Weltweit bietet er diese Papierchen an. Seine Kreditwürdigkeit besteht überhaupt nicht darin, dass er selber mit dem Zaster ein flottes Geschäft aufziehen würde und aus irgendwelchen Rückflüssen seine Schulden bedient. Er gibt den ganzen Zaster bloß aus für Raketen und Panzer und sonst was. Seine ganze Würdigkeit besteht in nichts anderem als in seinem Gewaltmonopol. ich bin ein Subjekt in dieser Gesellschaft, das auf die ganze Ökonomie Zugriff hat. Deswegen bin ich immer dafür gut, dass ihr mir euer Geld gebt. So sehen das die, die ihm ihr Geld geben, auch. Und der Staat bedient seine Schulden mit Neuverschuldung. Soweit so schön. Die Banken kaufen die Staatsanleihen, Geldkapitalisten dazu. Der Staat kauft seine Rüstung ein. Die Sache hat nur eine unschöne Wirkung. Die eine will ich nicht näher erläutern. Die Banken dürfen diese Staatspapiere genauso verwenden wie die Aktien auch. Sie machen nicht nur ihren Ertrag dadurch, dass sie die Zinsen für die Staatspapiere kassieren, sondern sie verwenden sie ein zweites Mal als Geschäftsmittel, indem sie die Staatspapiere wie die Aktien bei der Bundesbank wieder hinterleihen dürfen und Kreditmittel dafür kriegen. Also den Kredit vergrößern und die Überakkumulation anheizen. Zum anderen, der Staat gibt seine immer größere Verschuldung, die er da an sich zieht, als Kaufmittel aus. Geschäfte betreibt er nicht, Werte produziert er auch nicht, er verpulvert aber den ganzen Zaster und vergrößert damit die umlaufenden Geldmittel mit der schönen Wirkung, die jeder Mensch unter dem Namen Inflation kennt. Daran stört ihn nun nicht die Wirkung, die dem kleinen Mann bei der Inflation so geläufig ist, dass alles teurer wird. Den Staat stört an der Inflation etwas anderes. Diese Inflation, die er mit seiner eigenen Staatsschuld in die Welt setzt, die wirkt negativ, hat einen unschönen Einfluss auf seine Währung. Wenn man nämlich für dieselbe Menge Geld in so einem Staat, weil Inflation, immer weniger kaufen kann, dann machen die auswärtigen vielen Geldanleger lange Ohren. Denn sie müssen ja jetzt die Gewinne, die sie mit ihrem angelegten Geld machen, wenn sie in die andere Währung gehen, ob Zins oder Dividende, immer gleich gegenrechnen, gegen das Minus, das ihnen daraus erwächst, dass diese Währung, verglichen mit der, aus der sie kommen, fällt. Die Staatsverschuldung mit dieser Wirkung der Inflation und ihrem schlechten Einfluss auf die Währung, dass sie weniger attraktiv wird für auswärtige Anleger, das hat eine Konsequenz für die Verschuldung des Staates und wie sie vonstatten geht. Diese Konsequenz besteht in folgendem Ärgernis für die Staaten. Was der Staat zunächst wollte, er gewährt einen hohen Zins, damit seine Papiere auf dem Markt gekauft werden und konkurrenzlos günstig sind. Was er also zunächst wollte, den hohen Zins zahlen, um viel Geld an sich zu ziehen, das muss er jetzt plötzlich zahlen. Er muss den hohen Zins hinblättern, um den Währungsfall durch die Inflation überzukompensieren, damit die Anlage von auswärtigen Geldkapitalisten immer noch lohnend ist. Der Zins muss also immer höher sein, als die Währung fällt im Vergleich zur etwa deutschen, wenn deutsche Anleger nach Amerika gehen. Das Ärgernis besteht in dem folgenden Widerspruch. Ein Staat, der diesen Hochzins jetzt zahlen muss, um die gesunkene Attraktivität seiner Währung als Anlage wettzumachen, der verstößt eigentlich gegen den Zweck seiner Verschuldung. Er muss mit diesen steigenden Zinsen oder hohen Zinsen ein immer größeres Stück seiner Staatsverschuldung für die Aufrechterhaltung seiner Verschuldungsfähigkeit ausgeben. Er muss also ein immer größeres Stück der Verschuldung, wenn er höhere Zinsen zahlt, zweckentfremdet verwenden, weil diese dafür weggezahlten Schulden eben für den maßgeblichen Zweck der Verschuldung nicht mehr zur Verfügung stehen. Und der hieß, er will rüsten. Er will den ganzen Zaster ins Militär stecken. Das haben die USA, dieses Ärgernis, diesen Widerspruch, den haben die USA jetzt als ein untragbares Ärgernis bekannt gegeben, dass sie nicht länger auf ihre Kappe nehmen wollen. Der Spruch, den jedermann aus den Zeitungen kennt und der immer und immer wieder durch die Nachrichten geht, hat geheißen, von den Amerikanern, Baker hat es glaube ich gesagt, dieser Finanzdepp, die Zinsen in der BRD müssen runter. Stützungskäufe für den Dollar sind von Seiten der EG und insbesondere der Deutschen fällig. Und wenn ihr das nicht tut, dann lassen wir den Dollar weiterfallen. Diese Auskunft ist einerseits ein Verlangen und andererseits eine Drohung. Das Verlangen, das die Amerikaner an den deutschen Staat und seine Kompagnons richten, fasst sich folgendermaßen zusammen. Wir, die Amerikaner, wollen mit hohen Zinsen nicht länger dafür bezahlen, dass unsere Währung und damit unsere Verschuldungsfähigkeit gesichert wird. Denn diese Zinsen in unserem Haushalt sind ein ganz ärgerlicher Abzug von dem Verschuldungszweck. Wir wollen SDI und rüsten und nicht unseren Währungsfall durch ein Stück Staatsverschuldung bezahlen. Umgekehrt, sagen die Amerikaner, ihr, die Deutschen, ihr sollt dafür gerade stehen, dass bei uns die Verschuldung weiter und gut klappt. Das sollt ihr dadurch tun, dass ihr von euren D-Marks Gelder rausrückt und auf dem Markt Dollars aufkauft. Stützt den Dollar, dann fällt er nicht weiter, wenn ihr welche aufkauft. Verwendet also einen Teil eurer Staatsverschuldung, eures Haushalts, dafür, unsere Verschuldungsfähigkeit, unseren Dollar zu stärken. Und zweitens, geht runter mit euren Zinsen. Warum kommen die Amerikaner auf das? Weil sie wissen, dass der Zinsvergleich in Amerika verglichen mit hier für die Geldanleger in aller Welt eben ein Kriterium ist, wo sie ihr Geld hintragen wollen. Dorthin, wo der Zins höher ist. Aber die Amerikaner wollen den Zins nicht höher machen, weil das ein ärgerlicher Abzug ist. Lieber sollen die Deutschen ihn runter machen. Dann kommt für sie ihre Weiterverschuldung billiger. Das Verlangen heißt also, verzichtet ihr auf ein Stückchen Anziehen des internationalen Geldkapitals für eure Verschuldung, damit wir umso mehr davon anziehen können, ohne dass uns das deswegen über die Erhöhung der Zinsen teurer zu stehen kommt. Damit liegt der Streit auf dem Tisch. Wer muss eigentlich wie viel von seiner Staatsschuld dafür preisgeben, dass die Verschuldungsfähigkeit der Amerikaner sichere Sache bleibt? Und die Antwort der Amerikaner heißt, das seid ihr. Ihr müsst dafür zahlen, nicht wir. Und wenn ihr das nicht tut, das ist die zweite Seite an dem Spruch von Baker, dann lassen wir eben den Dollar weiter fallen. Warum das überhaupt eine Drohung ist, in der deutschen wie auch sonstigen Finanzwelt, liegt nur an einem. In dem Maße, wie der Dollar fällt, sind nämlich nicht nur alle Dollarbestände in allen Banken der Welt weniger wert, alle vergebenen Kredite in Dollar werden in dem Maße weniger wert, wie dieses Ding fällt. Und dass deutsche Banken gleich amerikanischen in dieser Währung große Geschäfte machen, ist Amerikanern bekannt, weswegen das Argument, wir lassen den Dollar fallen, überhaupt als Erpressungsmittel in Anschlag gebracht werden kann. Damit ist folgende Frage aufgeworfen. Statt gemeinsamer Kontrolle über die unvermeidliche Entwertung, Kampf darum, wem die Entwertung von Bankkapital genauso wie von anderem Kapital treffen soll. Die Aufkündigung eines gemeinsamen Beschlusses, wir regeln einvernehmlich, wie wir mit den Folgen der Entwertung, die wir selber mit anheizen, umgehen. Dieses Einvernehmen, dazu sagen die Leute immer Louvre-Abkommen, wir haben beschlossen, wir stützen unsere Währungen gegenseitig. Die Aufkündigung dieses Einvernehmens wirft die andere Frage auf, ob anstelle des Einvernehmens nicht das Austragen des Gegensatzes auf die Tagesordnung kommt. Wer ist imstande, bei wem wie viel Entwertung landen zu lassen? Das ist der Auslöser des Krachs an der Börse gewesen. Diesen Umstand, diese aufgeworfene Kampfansage, wollen wir das jetzt so handhaben oder nicht, war der Auslöser für alle Börsianer, sich die Lage als total unsicher zu übersetzen. egal welche Formen der Unsicherheit jetzt die konkrete Kalkulation ausmachen. Das war der Generalbefund. Einerseits gehört zu der Unsicherheit, wenn der Dollar ewig weiter fällt, dann muss man sofort raus aus amerikanischen Papieren. Weil die Wertsteigerungen, die man aus den Papierwerten zieht, von der Dividende ganz zu schweigen, längst aufgefressen werden von dem Verfall dieser Währung. Was hat man davon, wenn man einen Kursanstieg mitnimmt und hinterher, wenn man in irgendeine andere Währung zurück will und dort seine Geschäfte macht, wegen des gefallenen Dollars weniger Geld in der Tasche hat als zuvor? Raus aus allen amerikanischen Papieren, war eine Reaktion. Die zweite, aber wohin? Wenn doch aufgeworfen ist die Frage, ob nicht ernst gemacht wird mit dem Kampf, möglichst die Entwertung bei dem anderen stattfinden lassen. Ja, dann ist ja auch gar nicht ausgemacht, bei wem die Entwertung am stärksten zuschlägt und welches Ausmaß sie dadurch kriegt, dass sie eben nicht einvernehmlich geregelt, sondern als Kampf veranstaltet wird. Dann ist ja gar nicht ausgemacht, welche Banken wo auf der Welt bankrott gehen, weil für sie Kredite uneinbringlich sind, also sie dicht machen sollen. Also ist keine Geschäftssphäre auf dieser Welt, keine Währung, keine Spekulation, sichere Sache. Solange die Politik darauf beharrt, sie schaltet auf Gegensatz. Die einzige Bremse, die in diesem Streit überhaupt als mögliche Bremse bislang in Betracht gezogen worden ist, ist seltsamerweise der Feind, gegen den sich das ganze Staatsverschuldungsprogramm mit all seiner Rüstung richtet, die Russen. Das ist gewissermaßen die letzte sichere Bank, auf die Börsianer hoffen, über die sie reden, die in den Zeitungen mitgeteilt wird. Müssten nicht die demokratischen Staaten dieser Welt von dieser Form gegeneinander die Entwertung auszutragen, Abstand nehmen, wenn sie sich darauf besinnen, dass sie doch in einem politischen Gemeinschaftswerk namens NATO zusammengeschlossen sind und überhaupt deswegen nur ihre Staatsverschuldung und Rüstung betreiben, um die Russen fertig zu machen. Die Erinnerung an diesen politischen Zweck ist der Rettungsanker dafür, dass vielleicht doch aus dem aufgeworfenen Übergang, wir machen einen Entwertungskampf, mal sehen, wer ihn länger aushält, zurück auf die andere Devise, wir probieren die unvermeidlichen Entwertungen lieber politisch einvernehmlich zu regeln und zu kontrollieren. Das ist hier die Vertrauensfrage, die der Kapitalismus aufwirft. Damit will ich noch unseren Plakattitel zum Schluss einlösen. Das ganze schöne Gemälde, das ich bis zum Börsenkrach entworfen habe, fasst sich nur in den vier folgenden Schritten zusammen. Da produzieren die Hänger der freien Marktwirtschaft ihre Brötchen und Panzer für ihre Geldvermehrung, das ist sehr schön. Die Banken mit ihren Kreditvergaben machen solche Geldvermehrer unabhängig von den Geldmassen bei sich und auf dem Markt, das ist auch wieder sehr schön. Der Staat bedient sich an den Erträgen, die diese Wirtschaft abwirft, macht obendrein Schulden, die das ganze Kreditwesen nochmal ein Stückchen weiter aufblasen, die Überakkumulation weiter anheizen. Das ist auch wieder sehr schön. Der Staat hat, was er wollte. Und am Ende dann wird ein Streit aufgeworfen zwischen den Staaten, wem jetzt die so in die Welt gesetzte Entwertung härter trifft, uns oder die Amis. Das ist es, was die Vertrauensfrage der Kapitalisten ausmacht. Können wir darauf setzen? Das ist Ihre Anfrage an die politischen Sachwalter des Kapitalismus, dass ihr euren gemeinsamen Kriegszweck, euer Weitermachen der Staatsverschuldung dafür, eure Einvernehmlichkeit der Regelungen der Kollisionen in Sachen Entwertung, die daraus folgen, dass ihr darauf weitersetzt, statt auf Kampf um Entwertung bis aufs Messer umzuschalten. Das ist ein Hinweis darauf, wenn Börsianer auf eindeutige politische Erklärungen von Reagan oder Kohl warten, dass die Gewalt in dieser Gesellschaft offenbar so etwas wie eine Produktivkraft ist. Ohne Gewalt und ein klares Wort ihrerseits, keine Sicherheit an den Börsen. Ohne Gewalt, aber auch nicht die Scheidung von solchen, die Eigentum haben, und solchen, die besitzlos sind. Das schöne Erpressungsverhältnis, dass Leute andere in ihre Fabriken lotsen können, um ihr eigenes Geld zu vermehren, funktioniert eben nur mit einer Erpressung. Und ohne Gewalt kein funktionierendes Geld, von dem diese Erpressung ausgeht. Man braucht, jede Lebensregung ist davon abhängig gemacht. Wer es nachdruckt, wird vom Staat eingesperrt. Das steht schon auf jeder Banknote. Und also hat man sich, wenn man keines über den Konsum übrig hat, für die Vermehrung des Geldvermögens anderer zur Verfügung zu stellen. Diese Gesetze kapitalistischer Ökonomie haben also weder etwas zu tun mit Vernunft, noch sind sie einfach sachliche Gesetze, die aus Methoden des Produzierens von nützlichen Sachen überhaupt folgen würden. Sie sind nichts anderes als Kraft-Gewalt gültig gemachte Prinzipien. Die haben ihre ungewollten und unerwünschten Wirkungen, diese Gesetze. Das sieht man an Krise, Börsenkrach und Entwertung. Aber eines ist auch klar. An dieser Stelle stört den Staat überhaupt nicht, dass das irgendwie Gesetze sind, die er da in Kraft setzt, die irgendwie auch wieder nicht kontrolliert sind, sondern Wirkungen haben, die nicht gewollt sind. Es gibt kein Schwein, das nach dem Börsenkrach die Frage aufwirft: Jetzt müssen wir endlich rausfinden, wie Kapitalismus funktioniert. Ganz anders übrigens bei sonstigen Staatsangelegenheiten. Wenn er wissen will, wie eine Rakete gebaut sein muss, um eine SS-20 abzuschießen, dann muss die Naturwissenschaft her, damit sie richtige Naturgesetze rausfindet, damit eine Rakete herkommt, die das leistet. Jetzt ist ein Börsenkrach. Keiner sagt, jetzt muss endlich die Erklärung dafür her, was Kapitalismus im Letzten ist. So nennt sich ja unsere Gesellschaft. Stattdessen hört man, naja, das ist wohl eine Mischung aus verschiedenen irrationalen Faktoren. Gleich, das lässt sich nicht erklären, das wollen wir auch gar nicht erklären. Bangemann zum Beispiel hat eine Erklärung in der Bild-Zeitung angeboten, die hat geheißen: Der Börsenkrach ist so, als wenn eine Witterung oder ein Geräusch ein paar Rehe aufschreckt, die dann das ganze Rudel mit sich reißen. Für den ist also der Begriff der Börse. So geht es in der Börse in jeder Nachrichtensendung zu. Und der bange Mann hält es für eine Lichtung, auf der ein paar verschreckte Rehe Witterung nehmen. Der Schwachsinn der Gewalthaber über dieses System verträgt sich allerdings blendend mit dem Interesse an diesem System. Den Schwachsinn, diese Unwilligkeit, den ganzen Laden überhaupt zu erklären und zu erklären müssen, erklärt sich nämlich aus einem ganz schlichten Umstand. Kapital und Staat sind die fraglosen Nutznießer dieser Sorte kapitalistischer Reichtumsvermehrung, die mit Vernunft nichts, mit Gewalt sehr viel zu tun hat und verschmerzt lässig, dass bei einem Börsenkrach auch einmal wieder Nullen durchgestrichen werden oder sich der eine oder andere Börsianer aus dem Fenster stürzt. Mit Vernunft haben diese Gesetze wohlgemerkt nichts zu schaffen, mit Gewalt sehr viel. Aber dass sie so ihre Wirkung tun, hängt in letzter Instanz dann doch noch von einer Abteilung ab, die ich heute Abend überhaupt nicht erwähnt habe. Dass das alles so gut funktioniert, was Staat und Politik da aus dem Kapital machen, hängt in letzter Instanz eben doch noch daran, dass die vielen kleinen Leute, die in die Fabrik marschieren und die Waren produzieren und den ganzen Krempel herstellen, aus dem Geschäfte gemacht werden, ihr Vertrauen in Staat und Kapital nicht aufgeben. Die haben mit den Ergebnissen ihrer Arbeit dafür gerade zu stehen, dass deren Erfolge laufen. Darüber habe ich heute Abend kein Wort verloren. Vielleicht ist aber so viel deutlich geworden. Für dieses Vertrauen in Staat und Kapital seitens derer, die dafür schlüpfen müssen, gibt es keine guten Gründe. Also soll man lieber die guten Gründe dagegen von heute Abend ernst nehmen und das Vertrauen in diesen Laden endlich aufkündigen. Dann weiß man vielleicht, was man dagegen zu unternehmen hat. Jetzt mache ich Schluss.